Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Da glaubt man, man ist mitten im schönsten Sommerloch, nachdem der letzte Pay-Per-View besprochen wurde und dann platzt alles, wie soll ich sagen, auseinander, die Bomben gehen hoch und WWE überholt quasi alle auf der rechten Fahrbahn sozusagen. Wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, die Raw-Ausgabe war schon was Besonderes, insbesondere das Endsegment mit den Wyatt Six. Und da dachten wir mal gucken, Raw hatte ja in den letzten Wochen eh so ein bisschen das Flair an sich, dass es die stärkere Show war in Bezug auf SmackDown. Wir hatten also jetzt gar nicht so große Erwartungen bei SmackDown, waren eher von der Frage umtrieben, ob jetzt auch die Wyatt Six bei SmackDown vielleicht auftauchen, ob man es ausschlachtet, ob man schon in der ersten Woche gegen die Wand fährt. Solche Geschichten waren so eher die Aspekte, die SmackDown vielleicht interessant gemacht haben. Und dann haut WWE, also ich hau das jetzt einfach mal so raus, dann haut WWE wohl die beste SmackDown-Ausgabe in den letzten Jahren hier raus. Ich weiß, man kann über alles streiten. Ich weiß, man ist sehr, sehr schnell mit Superlativen dabei. Aber wir werden das ja gleich Stück für Stück und Segment für Segment durchgehen. Du kannst eigentlich wenig besser machen als bei dieser Ausgabe. Und solche Ausgaben fallen auch nicht vom Himmel. Das passiert alle Jubeljahre mal, dass so etwas ja Realität wird. Aber wir waren der Auffassung, Chris und ich, dass das so eine Ausgabe war. Da war man natürlich gespannt, ob Raw da einigermaßen mithalten können wird. Auch da, glaube ich, kann man sich aus dem Fenster lehnend sagen, ja, man hat mithalten können, halbwegs. Zumindest konnte man an die Raw-Ausgabe der Vorwoche anknüpfen, so ein bisschen auch an die SmackDown-Ausgabe, aber die war ja auf einem derart hohen Level, dass man da kaum, sag ich mal, wirklich gleichwertig rüberkommen könnte. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat auch Raw nicht wirklich enttäuscht. Insbesondere ein, zwei Segmente haben für mich da unglaublich rausgestochen. Auch darauf werden wir natürlich eingehen. Und damit sind wir mitten im Tagesgeschäft. Ich heiße herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, tatsächlich eine große Überraschung. Ich habe seit langer Zeit auch einen Bericht schreiben dürfen, nachdem ich Raw jetzt länger nicht gemacht habe, habe ich bei SmackDown mal wieder einen Bericht schreiben dürfen und oh Mann, die haben mich überrascht. Also natürlich ist die Uhrzeit immer eine, wo es einem schwerfällt, die Augen offen zu halten und das Produkt ja, der Jahre, weiß ich so, besonders 15 bis 21, 22, das war schon super schwierig und ja, dann hauen sie da für mich auch eine der besten Ausgaben, also 1300 kann man sich leicht merken. Raus und ich freue mich darüber zu reden, weil ich denke, da wird es einiges an Diskussionsstoff geben, aber eher im positiven Bereich und sowas macht natürlich dann umso mehr Spaß und ja, regt natürlich die Lust an mehr auf, vor allem wenn wir jetzt Richtung Money in the Bank gehen, ist ja immer so ein Pay-Per-View, der etwas heraussticht, sich jetzt nicht so wie ein Big, ja, ich möchte nicht sagen Big Four, ob es die noch gibt, aber der schleicht sich immer so ran und wird dann meistens eigentlich ein ganz guter Pay-Per-View. Von daher im Moment ganz gute Zeiten für das Produkt und ich genieße es tatsächlich. Ja, ich habe auch überlegt, diese Big Four Pay-Per-View-Vergleiche. Also Money in the Bank ist something else, muss man sagen. Ne? Wegen dieser Leiter-Match-Stipulation. Das ist bei WWE in den letzten Jahren immer so eine Geschichte gewesen. Wir haben es ja auch oft thematisiert, dass die Leiter-Matches PG-mäßig eingezäunt wurden, in Anführungszeichen. Dafür, etwas überraschend, war die Series dann in den letzten zwei, drei Jahren doch wieder ein relativ großes Spektakel. Aber auch Money in the Bank. Letztes Jahr war ein überragendes Money in the Bank Dingsbums, ein überragender Pay-Per-View. Wir erinnern uns noch, dass Roman Reigns seinen ersten Pin seit Ewigkeiten eingesteckt hatte. Das war ein riesen Upset und die Halle war unglaublich gehypt. Also Money in the Bank, wie Chris schon sagt, kommt, ich will nicht sagen auf Samtpfoten, aber kommt wieder aus dem Quark, in Anführungszeichen, nachdem es in den letzten Jahren, Chris hat eine sehr interessante Zeitspanne genannt, 2015 bis 21, 22, war in der Tat eine schwierige Zeit, um es vorsichtig zu sagen, mit einigen Rausreißern nach oben, klar, und seit 2020, seit August, September, haben wir ja auch die Bloodline-Story, also die hat es dann rausgerissen, aber tatsächlich, wenn man sagen will, 15 bis 20 war hart, muss düster, man sagen, was stellenweise. Sehr düster. Ja, finsteres Mittelalter, um es mal so zu sagen, was krass war, weil WWE in der Zeit so viel Geld verdient hat wie noch nie. Ja, also man kann sich auch mit Verwaltungstätigkeiten einen goldenen Hintern verdienen, auch wenn der Hintern, der Vergoldete, jetzt, sag ich mal, nicht mehr da ist. Aber, und das ist auch ein Aspekt, da kann man schon fast eine Überleitung draus basteln, WWE geht ja jetzt in komplett neue Bereiche. Hunter ist ein wichtiger Teil davon, aber das muss man auch deutlich sagen, nur einer. Und die Art und Weise, wie jetzt das Storytelling betrieben wird, wir haben es oft gesagt, geht ganz, ganz sicher zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil auf Hunter zurück. Aber es wird auch immer deutlicher, so diese Netflix-Ära, die sich jetzt ja nun doch sehr konkret abzeichnet, dass auf diese Weise auch natürlich der Streamingdienst immer präsenter im Storytelling wird, inwiefern das Zufall ist oder beabsichtigt, inwiefern Netflix da im kreativen Bereich jetzt schon, sag ich mal, zarte Ideen platziert, Klammer auf, klare Anweisungen macht, Klammer zu. Das wissen wir natürlich nicht. Aber das, was wir letzten Montag bei Raw gesehen haben, das, was wir jetzt bei SmackDown gesehen haben, was wir auch diesen Montag bei Raw gesehen haben, das geht schon in die Richtung, die Vince am liebsten schon früher erzählt hätte. Er hat es leider nicht so richtig hinbekommen über weiteste Strecken, weil er selbst glaubte, er könnte es und er kann viel. Ja, also Vince McMahon hat nicht umsonst, lassen wir jetzt seine jüngsten Aktivitäten dahingestellt, er hat nicht umsonst WWE aus einer Kirmes-Wrestling-Veranstaltung die Territories vereinigend einen unglaublich großen Unterhaltungsgiganten gezimmert. Ja, also der muss schon was drauf haben, sonst wäre das nie so gegangen. Aber was er eben nicht so richtig hingekriegt hat, war diese Art und Weise des Storytellings, das jetzt, sag ich mal, zunehmend sichtbarer wird. Und wo wir sehr gespannt sind, ob man auf diesem Level auch weiter erzählen kann, sprich diesen cineastischen Aspekt. Das, was Chris und ich immer wollten, dieses Storytelling à la Breaking Bad, Better Call Saul, die Metaebene noch mehr einbeziehen, viel erzählen zwischen den Zeilen und vieles nur andeuten und noch nicht ausformulieren, auch mehrere Formate einbeziehen, Stichwort Pat McAfee Show und so weiter und so fort. Das ist schon subtiles Storytelling, das wir eigentlich nie erhofft hätten, im Wrestling zu sehen und wo wir auch nach wie vor ein bisschen skeptisch sind, ob das in dieser Art und Weise sich fortsetzen wird, sich fortsetzen kann, ob man es überhaupt im Wrestling-Bereich so weitererzählen kann. Aber ich meine, wahrgenommen zu haben, Chris, da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, weil wir ja, sag ich mal, ähnliche Serienformate schätzen. Ich meine, in den letzten ein, zwei Wochen wahrgenommen zu haben, dass man, wenn man es so Netflix-Ära nennen will, auf dieser Art und Weise des Storytellings, auf diese Art und Weise sich langsam zubewegt. A, nimmst du das ähnlich wahr? Und B, glaubst du, man wird auf diesem Weg weiter fortschreiten können? 100% nehme ich das genauso wahr. Also das, was für mich sehr prägend ist bei dieser Triple H-Ära, nennen wir sie mal so, ist tatsächlich der rote Faden. Also wir haben den natürlich auch vorher irgendwann mal erkennen können bei Vince McMahon geschriebenen Shows, aber das Frustrierende war ja immer, dass man etwas angefangen hat und es wurde dann nicht zu Ende erzählt. Also ich meine, blöde Beispiele sind, weiß nicht, als der Nexus irgendwie Kane geholfen hat bei einem Buried Alive Match und es wurde nie erklärt, oder dieser dämliche Käfig von Eric Rowan, wo auf einmal eine Roboterspinne drin war. Das alles Ansätze, die vielleicht ganz interessant sind, aber nie weitererzählt wurden. Das Coole hier, wenn er sich was vornimmt, dann wird das auch erzählt, es wird nicht vergessen und du wirst dafür belohnt, vielleicht nicht um bei Raw und SmackDown einzuschalten, sondern eben auch, wie von dir angesprochen, die Pressekonferenz, ja, wo Triple H gesagt hat, ja, CM Punk ist sehr hilfreich und bringt uns weiter und ich bin froh, dass er da ist, und McIntyre spricht Hunter dann noch drauf an, als er gekündigt hat. Das ist halt super angenehm und belohnt deine Zeitinvestierung für dieses Produkt, und ich glaube, das tut sehr, sehr gut. Netflix war ja jetzt in den letzten Wochen, Tagen immer mehr im Munde, auch bei Triple H, hat ja auch bei der Pat McAfee Show drüber gesprochen, und ich denke, dass sie sowas jetzt hier wie eine Generalprobe starten. Ich persönlich bin tatsächlich überrascht, wie viel, wie viel sie ans Limit gehen könnte im Moment, auch bei Monday Night Raw und SmackDown, und die Holy Shit Chants werden ja noch immer zensiert, aber ein blutiger CM Punk wird dann doch deutlich von der Kamera gezeigt. Und da hat er auch gesagt, das wird alles kein Problem sein dann bei Netflix. Und vielleicht nutzen sie jetzt schon diese Zeit, um sich da anzupassen. Denn gut, Netflix ist klar, Stories und Staffeln und Serien, je länger man sie weiter erzählen kann, umso besser. Ja. Die Ausschlachtung von guten Serien ist alles natürlich ein anderes Thema. Aber hier, um darauf zurückzukommen, die rote Linie ist für mich so prägend, das ist unglaublich. Und es sind tatsächlich Stories, wo du jetzt nicht irgendwie so einen Kindergarten erwarten musst oder eine Ausschlachtung unbedingt. Also sie wollen das natürlich noch immer WWE, also Yeet in the Bank und alles, das wird auch für mich ein bisschen zu viel ausgeschlachtet, aber ich finde, dass sie sich da sehr gut zurückhalten und es kommt mir auch vor, als würde man tatsächlich auch ein bisschen auf die Fans hören und das auch in die Shows implementieren. Also Chad Gable zum Beispiel, dass er mit den Creed Brothers irgendwie involviert wird und plötzlich passiert. Das ist natürlich vielleicht auch nur Zufall, aber ich persönlich finde das einfach im Moment sehr angenehm anzusehen und du wirst halt belohnt mit Stories, die jetzt nicht einfach aus dem, wie gesagt, dem Spinnenkäfig kommen, sondern du bekommst dir tatsächlich etwas auch, wo du um die Ecke denken musst und dir fragen musst, okay. Zum Beispiel das Sit-Down-Interview, was wir noch kommen mit Bo Dallas und Uncle Howdy. Dann denkst du dir auch, die sitzen da im Firefly Funhouse, okay, das ist interessant, spannend, da war ja der Fiend, der das aufgenommen hat und so weiter und so fort. Also unterm Strich ist das für mich das Prägendste und auch das Wichtigste und auch das Beste daran, denn ich persönlich habe das auch immer unterstrichen. Belohne mich dafür, dass ich reinschaue in diese Shows und belohne mich dafür, dass ich auch, wenn auch nur für 10 Minuten, in diese Pressekonferenzen reinschaue, denn was WWE will, ist ja zahlen und so kriegen sie mich auch dazu, vielleicht bei der nächsten einzuschalten. Ja, und letzten Endes ist es ja das, was Wrestling-Fans immer wollten oder auch immer noch wollen, ja, sie wollen nicht nur ein gutes In-Ring-Produkt, sie wollen eine kleine Geschichte drumherum. Die muss nicht immer, wie soll ich sagen, Ernest Hemingway-mäßig erzählt sein. Aber es sollte doch auch mal zumindest halbwegs stringent erzählt werden. Und Vince McMahon hat immer versucht, weg von diesem Jahrmarkt-Wrestling zu kommen, hin zu, wir erzählen eine Geschichte. Das war aber unter ihm, wir haben es oft gesagt, schlicht nicht möglich, weil er gefühlt, was heißt gefühlt, er hat faktisch jede Woche das Skript kurz vor der Show oder noch während der Show über den Haufen geworfen. Wie willst du da Long-Term-Storytelling machen und irgendwelche Geschichten erzählen? Und ich bin sicher, dass das bei Hunter und in Kombination mit Netflix besser möglich ist. Man wird die Ressourcen haben, man wird das Know-how haben und das haben wir auch gesagt, so schwer ist es doch gar nicht, halbwegs stringente Geschichten erzählen und vielleicht mag es durch die Erfahrung von Netflix jetzt auch in dieses ja, Breaking Bad, Better Call Saul, Storytelling-mäßige kommen. Also ich weiß, wir werden ziemlich sicher nie eine intellektuelle Wrestling-Show bekommen. Das wäre ja ein Traum, so auf Breaking, das heißt ein Traum, für viele wäre es auch ein Albtraum, ja, aber so auf Breaking Bad, Better Call Saul-mäßig. Das ist ja auch nicht für jedermann gemacht, diese Art und Weise, so arrogant das jetzt vielleicht klingen mag. Aber zumindest stringente Storytelling mit ein paar Sachen zwischen den Zeilen, das wird das Produkt hergeben. Wir haben schon gesagt, man pokert jetzt mit den Wyatt Six doch ziemlich hoch. Grüße gehen raus an Rigel, der im Board schon diverse juristische Unwägbarkeiten geltend gemacht hat. Er ist nicht der Einzige, wir haben es ja auch schon thematisiert. Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil es uns Stoff gibt, darüber zu diskutieren und weil die Zuschauer, wie man so schön sagt, investiert sind oder noch abgefuckter. Sie fühlen sich mitgenommen, ja, abgeholt und mitgenommen. Ich drehe bei der Phrase immer durch. Aber im Prinzip ist es ja tatsächlich so. Und da ist WWE zumindest, ich will nicht sagen, sie haben es geschafft, Gott bewahre, aber sie haben einen Ansatz gefunden offenbar, der funktionieren kann. Und ich sehe auch, wo man damit vielleicht hin möchte. Aber es ist viel zu früh, auch nur den Ansatz eines Fazits hier zu ziehen. Aber man kann zumindest erkennen, wo WWE vielleicht hin möchte. Und da kann man ja sagen, ob man diesen Weg, den man war, nimmt oder zu dem man wahrzunehmen meint, ob der ein interessanter ist oder nicht. Und da sind Chris und ich der Auffassung, er ist ziemlich interessant. Und darüber werden wir dann natürlich auch heute sprechen und fangen damit jetzt an, nämlich mit der letzten Smackdown-Ausgabe. Du hast schon gesagt, die wilde 1300. Wir waren in Chicago. Wenn wir in Chicago sind, dann ist klar, wie die Show eröffnet wird. Und da hat man uns auch diesmal nicht enttäuscht. CM Punk kam, ja, wie soll ich sagen, als ein Gemisch zwischen Berserker, Psychopath und strahlendes Honigkuchenpferd an den Ring. Also wenn ihr mal versuchen wollt, dieses merkwürdige Gemisch, das ich gerade beschrieben habe, in einem Bild euch anzugucken, guckt euch das Thumbnail an bei uns im Bericht. Ich finde, CM Punks Ausdruck bringt genau diese drei Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, in diesem Bild sehr schön auf den Punkt. Wie ich generell finde, dass diese Thumbnails immer ziemlich geil sind, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, er kam an den Ring, das heißt, er kam erstmal in die Halle, hüpfte da irre in die Crowd, hat sich ziemlich gefreut, dass er da ist und hat dann im Ring ein bisschen was erzählt. Er wollte McIntyres Karriere beenden, war auch überrascht, wie einfach das eigentlich ging und hat dann so CM Punk Sachen gesagt, will ich mal sagen. Interessant war eigentlich, was im Laufe der Promo passierte, nämlich, dass Paul Heyman kam. Und da sieht man schon mal, oh, Achtung, Heyman kommt. Jeder weiß, da ist eine Vergangenheit zwischen den beiden. Jeder weiß, privat gibt es da auch Kontakt. Oder viele wissen, dass es privat auch Kontakt zwischen den beiden gibt. Und dass Heyman ja in der Bloodline-Story ist. Also hat man da jetzt zumindest einen storyline-mäßigen Hintergrund, der einen zumindest, oh, aufhorchen lässt. Es gibt in der Vergangenheit gab es nicht selten Momente, wo Punk einfach an den Ring kommt, irgendwas erzählt und wieder geht. Und das wird auch in der Zukunft immer wieder mal passieren, selbstverständlich. Aber mittlerweile weiß man bei solchen Segmenten, okay, es könnte irgendwas passieren, was ein Swerve oder einen Richtungswechsel im Storytelling mit sich bringt. Und das war hier genau der Fall, denn Heyman kommt an den Ring und wie man das von ihm kennt, er hat seine Rolle überragend gespielt. Er wirkte irritiert. Er wusste nicht genau, was er sagen sollte, wie er die richtigen Worte findet. Und hat dann aber doch, sag ich mal, ist mit der Sprache dann rausgekommen und meinte, pass mal auf, Heyman, pass mal auf, Punk, du bist mein bester Freund und ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich muss dich um deine Hilfe bitten. Und hat dann sozusagen Solo Sikoa overgebracht, hat dann auch deutlich gemacht, dass er doch ein bisschen ängstlich ist und er hat gesagt, pass auf, Punk, du musst jetzt unbedingt die Halle verlassen. Wir wissen, Chicago ist CM Punks Stadt, aber Solo hat gesagt, er möchte, dass jede Stadt seine wird und deswegen solltest du die Halle jetzt doch schnell verlassen und bitte nimm mich doch mit. Und dann hat er so winselnd in die Kamera geguckt und Punk wirkte ganz irritiert. Die beiden haben sich ja auch zu Beginn des Segments herrlich umarmt. Und ich glaube, bis hier würde ich erstmal den Cut machen und an Chris übergeben. Du kannst das Segment auch dann gleich gerne weitererzählen. Aber ich finde schon dieses Opening-Segment bis zum jetzigen Zeitpunkt, es ging ja noch weiter, hat, finde ich, diese neue WWE-Linie sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Absolut, ja. Ich habe mir das gedacht, als du das Segment besprochen hast, wie gut das eigentlich passt zu dem Anfangsthema, was wir besprochen haben oder noch immer besprechen. Die Vergangenheit einfach zwischen Heyman und der Bloodline und wie er sich im Moment da ein bisschen auch durchkämpfen muss. Und das Aufstöhnen der Fans, als Heymans Stimme zu hören war, war halt auch so vielversprechend, weil einfach so viele Ansätze möglich sind. Und umso mehr freut man sich natürlich, wenn man sich in einer neuen Ära befindet, weil man natürlich weiß, okay, hier ist jetzt natürlich alles möglich. Und Heyman an sich, also es ist unglaublich, wie sehr er es auch schafft, sein Gesicht auch vielleicht etwas ungepflegt auch vorzubereiten für solche Sachen. Er sieht aus, als hätte er irgendwie 2 Wochen nicht geschlafen. Also das ist immer großartig gemacht. Seine Stimme kann auch immer so schön brechen, während er spricht teilweise. Es ist wirklich richtig gut gemacht. Und auch dieser eine Satz, wo Punk ihn gefragt hat, und was war eigentlich noch deine Bitte? Nimm mich bitte mit. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Und Punk, wie er lebt und lebt, hat sich dann hingestellt und den Zeigefinger in die Höhe gestreckt. Und alle haben geglaubt, ja gut, okay, dann wird er wohl sich jetzt den Respekt holen von Solo. Aber er hat dann schnell in Punk-Manier gesagt, ja, also eigentlich finde ich das hier alles ganz witzig, denn vor mir stehen möchte gern Tribal Chief und zwei Fake-Ass-Usos. Und damit war es um die beiden ja grundsätzlich bestellt. Bloodline 2.0, nenne ich sie mal, stiegen langsam in den Ring à la Shield-Manier, obwohl Shield hat ja alle Ecken vom Ring damals umzingelt. Aber hilfreich, wie er ist, der WWE-Champion kam vorbei, bewaffnet mit zwei Baseballschlägern, und man konnte die Bloodline rund um Solo vertreiben. Und am Ende gab es dann ja, eine Umarmung zwischen Punk und Cody. Die beiden sind ja privat, glaube ich, auch sehr gut befreundet. Und dieses erste Segment ging zu Ende und hilft uns natürlich sehr gut, um unseren Anfangsmonolog zu unterstreichen. Es ist einfach sehr, sehr gut, dass man hier spielen kann mit den Fans. Wird sich Heyman jetzt für Punk entscheiden? Wird er ihn betrayen? Ist da irgendwie Unmut drinnen? Es gibt ja noch den, also weiß man, den Tribal Chief, Roman Reigns. Wen mag er nicht mehr? Wird er mit Punk jetzt irgendwie durchbrechen und mit dem weitermachen? Das ist einfach so wichtig und gut gemacht. Und ich denke, natürlich ist das alles, kann man nicht beweisen, aber ich denke, unter Vince McMahon wäre dieses Segment, glaube ich, hätte auch nie stattgefunden. Ich glaube, er hätte das am liebsten irgendwie nie mehr erwähnt, dass Punk und Heyman eine Geschichte haben, weil es einfach auch tatsächlich schwierig ist zu erzählen natürlich. Also du musst natürlich da mehrere Stränge dann spielen können, denn Heyman hat sich hier, es gibt ja dann mehrere Segmente, die überlasse ich dir dann wieder, du musst es dann schaffen, mehrere Storyline-Stränge zu erzählen, denn Heyman hat sich hier deutlich für CM Punk entschieden und hat gesagt, ich möchte mit dir los, und eigentlich finde ich das bei dieser Bloodline nicht so toll. Das heißt, du musst schauen, wie kannst du uns nochmal logisch irgendwie verkaufen, dass er doch noch mit Solo klarkommt, dass die ihn nicht einfach verprügelt irgendwie zurückliegen. Und auf der anderen Seite, dass Punk ihn vertraut, und das ist eine schwierige Sache, und ich bin froh, dass man sich da drüber traut, denn wenn es um Heyman geht und um Punk, dann muss man sagen, glaube ich, ist das in den meisten Fällen ein Goldsegment, und ich finde, das hat man hier auch sehr, sehr gut darstellen können. Cody, ja, ich denke, ist okay, dass er hier hilft. Er hat ja seine Themen mit Solo auch, von daher ist das absolut in Ordnung. Hat ja für mich auch nicht großartig gestört, hat ganz kurz nur geholfen, und dann hat man das erste Segment des Abends hinter sich gebracht, und ich finde, man hat die Story für mich sehr, sehr gut erzählt, sehr, sehr logisch erzählt und einfach den roten Faden beibehalten. Also ich bin da vollkommen bei dir. Man müsste vielleicht oder man könnte noch so ein, zwei Details ansprechen, die so ein bisschen, ich sag mal, den Fluch von Vince McMahon deutlich machen und die vielleicht Fragen aufwerfen, die ich mir stellen würde, wenn ich jetzt Netflix wäre und irgendwie mit diesem WWE-Produkt arbeiten müsste. Ich muss ja bei einer Stunde Null irgendwie anfangen, und die Stunde Null ist jetzt. Und da muss ich irgendwie jetzt mit klarkommen. Also erstmal, du hast gesagt, so ein Segment hätte es unter Vince wohl nicht gegeben, das glaube ich tatsächlich auch. Was so ein bisschen vielleicht, muss es nicht, aber vielleicht die neue Stimmung andeuten könnte, das ist so ein Segment, das man in den sozialen Medien gesehen hat, als dann dieses Segment vorbei war, hüpfte ja Cody schnell offscreen mit dem Baseballschläger und Punk hinter ihm her und deutete an, dass er ihm irgendwie einen runterhauen möchte damit. Cody hat es gesehen und ist dann ein bisschen weiter weggehüpft, also wenn das gestellt war, war es gut gestellt, und wenn es legit war, dann zeigt es, dass die offensichtlich ziemlich Spaß haben, die beiden, bei dem, was sie gerade machen. Und der Vince McMahon, ziemlich undenkbar. Ja, also Vince hätte beide sofort zum Rapport geholt und gesagt, hier, wir sind hier nicht absolut bei Wünsch dir was, ja, ich bin der Diktator mit der eisernen Faust und hier wird Disziplin groß geschrieben, was fällt euch ein? Ihr kommt im Doghouse, Cole, du verlierst den Titel, und Punk, du musst jetzt gegen, was weiß ich, gegen irgendwen antreten. Braun Strowman, und der squasht dich in einer Minute, ja, genau, und dann bitte $10,000 fallen. Also das ist ein richtig wichtiges Argument beziehungsweise Thema, was du ansprichst. Diese Kleinigkeiten, die das Kayfabe eigentlich stören, mittlerweile egal ist, das wäre unter Vince eine sofortige Suspendierung für die Mittelstars quasi. In der Tat. Ich stört das Storytelling auch gar nicht, weil es ein Gag war sozusagen. Also das kannst du, also in den sozialen Medien kriegst du mit so einem Schrott tatsächlich Aufmerksamkeit und auch Sympathien, muss man ganz deutlich sagen. Das macht das ganze Produkt irgendwie, ich soll sagen, connectabiliger oder so ähnlich. Interessant auch, wenn ich mich recht erinnere, als dann die Bloodline kam, stand Heyman wieder hinter Solo, meine ich. Ne? Er hat sich dann doch von Punk weg zur Bloodline bewegt, Chris. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, er stand doch hinter Solo dann ja, wieder. Ja, oder? Ja, er hat sich dann quasi, ich denke mal, das war aus Schutz, sich dorthin bestellt, um seine Treue noch einigermaßen vielleicht zu provozieren, beziehungsweise. Ja, sehr glaubwürdig auch, nachdem was er vorher gesagt hat. Aber das sind so Geschichten. Also und unter Vince hätte es das nicht gegeben. Wenn man es jetzt sieht, dass es das gibt, dann wird man gucken, wie es da weitergeht. Ja, also Solo hat zwar im Laufe der Show noch etwas gesagt, da gehen wir nachher noch drauf ein, aber Heyman verhält sich hier, vorsichtig formuliert, ziemlich widersprüchlich und ich bin mir sicher, dass es irgendeine Aufklärung gibt für dieses Verhalten irgendwann, was es unter Vince nicht gegeben hätte. Unter Vince wäre er jetzt da gewesen und peng. Also ich glaube, dass diese Zerrissenheit, die Heyman da gerade an den Tag legt, dass die durch solche Sachen dann dokumentiert werden soll. Mal gucken, ob Punk es aufgreift, mal gucken, ob Solo es aufgreift. Ich glaube schon, dass irgendwer es aufgreifen wird. Zur Not wird Heyman es selber aufgreifen. Aber ich glaube, dass irgendwas passiert. Und das sind Details, die das Storytelling tatsächlich prägen können, ohne dass sie auf den ersten Blick auffallen. Es ist auch nicht vielen auf den ersten Blick aufgefallen, Stichwort Raw, dass Onkel Howdy und Bo Dallas im Firefly Funhouse waren. Ja, für viele war das nur ein merkwürdig surrealer Hintergrund, aber sie waren ja de facto Firefly Funhouse. Und das sind so Details, es gibt viele neue Details, die wirklich was ausmachen, muss man ganz deutlich sagen, wenn man Richtung Storytelling gehen will. Was du auch sehr schön gesagt hast, Cody hat hier nicht gestört, hat er überhaupt nicht, tatsächlich finde ich auch. Er war als Champion da, wo er sein muss, er hat für Recht und Ordnung gesorgt und hat vor allen Dingen ansonsten die Klappe gehalten, was immer sehr erfrischend ist, wenn das bei Cody passiert. So würde ich Cody auch booken. Wenn ich schon um Cody nicht rumkomme, und man kommt um Cody nicht rum derzeit, dann finde ich es vollkommen legit, ihn so zu booken. Das ist eben der Everybody's Darling Champion. Wir hatten auch Money in the Bank Qualifying Matches und ich packe die jetzt einfach beide mal zusammen, weil Chris und ich ist das, oder ich weiß nicht, kann nicht für Chris sprechen, aber ich glaube, dass es vielleicht bei uns beiden runtergegangen ist wie Öl, die Ergebnisse dieser beiden Qualifying Matches. Denn wir haben gesagt, Leute, ihr müsst langsam mal den Trigger pullen. Oder ihr müsst, es wäre vielleicht ratsam oder hilfreich fürs Produkt, mal den Trigger zu pullen. Nicht immer nur die altbekannten Stars, packt doch auch mal frisches Blut rein. Ja? Oder wie Vince gesagt hätte, shake things up a little oder so ähnlich. Und das ist hier passiert. Wir haben bei den Mädels Money in the Bank Qualifying Match gehabt. Bianca Belair, Mie Chin und Chelsea Green. Unter Vince wäre es keine Frage gewesen, dass Bianca Belair dieses Match gewonnen hätte. Ohne große Diskussion. Wir haben gesagt, meine Güte, Chelsea Green, die kommt immer so knuddelig rüber. Die ist, by the way, im Ring auch nicht schlecht. Macht ihre Sache sowieso ziemlich gut im Moment. Schon länger, by the way. Lass ihr doch mal so ein bisschen Spotlight. Gib's ihr doch mal. Und sie hat's bekommen. Sie hat hier gewonnen, hat sich gegen Bianca Belair durchgesetzt. Mia Yim war jetzt nicht, sag ich mal, die größte Favoritin in diesem Bereich. Wobei ich, glaube ich, gar nicht weiß, war sie letztes Jahr? Letztes Jahr war sie, glaube ich, sogar im Money in the Bank Match. Müsste ich verifizieren, weiß ich jetzt gar nicht. Aber mit Chelsea Green hier zu gehen, ist meines Erachtens absolut die richtige Entscheidung. Und wir freuen uns darüber sehr. Stichwort frisches Blut. Das gleiche gilt für die Jungs, wo wir Randy Orton, Tama Tonga und Carmelo Hayes hatten. Unter Vince hätte Randy Orton das Match ohne große Diskussion ziemlich sicher gewonnen. Vielleicht noch Tama Tonga, Stichwort der große Heel. Das Monster darf nicht irgendwie an Standing groß verlieren. Wäre auch nachvollziehbar gewesen, wäre übrigens auch kein total falscher Sieger gewesen. Allerdings ist er bereits ein bisschen angeknackst, finde ich, vom Standing. Und wie die Ereignisse der SmackDown-Ausgabe ja noch gezeigt haben, er ist nicht mehr der Monster-Heel der Bloodline, um es mal vorsichtig zu sagen, sondern noch ein Fake-SU, so wie Punk sagen würde. Carmelo Hayes hat gewonnen tatsächlich. Und das ist etwas, was auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Du wirst jetzt zwei Leute im Money in the Bank Ladder Match haben, die zum frischen Blut in Anführungszeichen zählen, die das Spotlight bekommen und die eine gewisse Freshness in das Produkt bringen. Und Chris, ich hoffe, ich habe jetzt nicht über deinen Kopf hinweg erzählt. Deswegen frage ich, wie hast du denn diese beiden Money in the Bank Qualifying Matches wahrgenommen? Ja, auch hier mit einer großen Freude und Überraschung habe ich das entgegengenommen. Also ich habe die Matches mir angesehen. Erneut wieder so, ja gut, das wird wohl eindeutig sein, Orton und Bianca Belair. Und umso glücklicher war ich, dass man tatsächlich mal was probiert. Nämlich, man geht hoffentlich wieder den alten Money in the Bank Weg und ich höre mich wahrscheinlich an wie ein kaputter Plattenspieler, der sich bei einer Stelle immer wieder wiederholt, aber meine Lieben, es ist einfach für mich so wichtig, denn du hast mit diesem Money in the Bank Leitermatch tatsächlich ein Match und einen Koffer, der deine Zukunft wirklich bereichern kann. Und die besten Beispiele sind für mich Edge und CM Punk bei weitem. Also es gibt da sicherlich noch ein, zwei, die man mit hineinnehmen kann, die das auch elevaten konnte, aber ich finde Edge und CM Punk, das waren für mich sowas von eindeutiger Intercontinental US Championship Guys, die einfach nie zu diesem nächsten Schritt kommen. Und dieser Koffer für mich hat sie einfach zu diesen absoluten Superstars gemacht, zu Main Eventern, zu mehrfachen World Champions. Und ich finde, man hat das Konzept total aus den Augen verloren. Vor allem, ich glaube, die größte Beerdigung für dieses Match war, als irgendwie nur World Champions in diesem Match teilnehmen durften. War so Cena, Orton, Kane, Jericho, Big Show. Und da habe ich mir gedacht, Leute, ihr versteht es einfach nicht, was genau diesen Koffer ausmacht. Und ich finde, dieses Feld, was wir bisher haben, geht zurück auf diese Zeit. Nämlich Leute, die im Moment einfach festhängen und diesen Koffer brauchen, um durch die Shows zu kommen. Dieser Koffer bringt dir sowas wie diesen Mantel, den Harry Potter hatte, wo du unsichtbar wirst und du kannst dich dann reinschleichen. Dieser Koffer garantiert dir einfach deine Zeiten in den Shows und unter Triple H habe ich auch die Hoffnung, dass die Kofferträger nicht wöchentlich einfach nur verlieren. Bei Chelsea Green denke ich auch, ist niemand überrascht, dass ich da glücklich bin. Ich bin ja so ein heimlicher Fan. Und um ehrlich zu sein, wenn ich mir die Regentschaft von Bayley ansehe, ich hätte auch mal wieder Lust so auf einen Champion, der sich ein bisschen durchmogelt, durchwuselt. Und ich denke, dass dieser Gürtel tatsächlich im Moment auch Platz bietet für so eine Championess. Denn Chelsea Green kommt nicht von... Sie würde ein bisschen... die letzten Regentschaften durchbrechen. Ich hoffe, ich kann das irgendwie logisch erklären. Ich denke, die letzten Regentschaften bei den Damen gingen doch tatsächlich eher über das Standing der Damen von den Big Four, ja, Bayley, Becky, Charlotte und Sasha Banks und sehr, sehr viel Technik war dabei. Also du hattest wirklich großartige Matches und von Gimmick würde ich sagen, ging es vielleicht bis auf Big Time Bags fast nie. Und Chelsea wäre tatsächlich da jemand, die mehr über ihr Gimmick kommt und vielleicht sich à la JBL irgendwie einfach durchmogelt durch ihre Titelmatches. Und ich denke, das könnte funktionieren mit ihr. Und ich denke, dass sie auch diesen Koffer sehr gut tragen würde. Nachdem ich glaube, dass Tiffany Stratton sich irgendwie selbst K.O. geschlagen hat mit diesem dämlichen Video, rückt für mich Chelsea Green da auf jeden Fall in den Bereich der Siegerinnen, ich würde es mir hoffen. Und auf der Herrenseite Carmelo Hayes, ich denke, man hat noch ein bisschen zu lange gewartet dafür, dass er dann die Nummer 2 war beim Draft und wir haben natürlich über den Draft und sein Standing gesprochen. Es ist so super wichtig, dass er hier auch Orton quasi pinnen darf, denn Orton, das ist so eine Aura, die der hat, der kann diesen Pin schlucken, das ist absolut gar kein Problem. Und für Carmelo ist das natürlich ein Big Deal. Er kann sich jetzt beweisen, ob er zwangsläufig den Koffer haben sollte, weiß ich nicht. Ich fand ihn bei NXT ganz gut. Ich finde ihn jetzt zum Beispiel nicht so gut wie einen Bron Breakker zum Beispiel. Einfach, er geht ein bisschen unter. Bevor es Jey Uso hat, würde ich es natürlich Carmelo Hayes gönnen. Aber es freut mich, dass das Feld einfach wieder zurückgeht zu diesen Zeiten, wo es Shelton Benjamin war, Carlito, irgendwie Punk, Edge, ja auch Jericho, ja, einfach teilweise Midcard-Guys und dann hast du halt als Fan nicht nur die Hoffnung bekommen, sondern es wurde aufgrund der Vergangenheit suggeriert, aha, okay, der Koffer, der bedeutet nicht zwangsläufig, aber es könnte sein, dass die den nächsten Schritt gehen und wir einfach was Neues bekommen. Mein Gott, dann casht halt, wenn Hayes das Ding gewinnt, versucht es halt einzucashen gegen Cody. Vielleicht machen sie auch den Upset. Ich persönlich glaube, dass das gar nicht mal so schlimm wäre. Holt sich Cody halt den Titel nochmal, ja. Von daher, ich bin sehr glücklich, dass man sowas andeutet. Bleibe natürlich vorsichtig. Das hier sind schon mal sehr vielversprechende Qualifikationssieger. Mal schauen, wie Triple H damit umgeht. Ich bleibe noch vorsichtig, aber um das hier nochmal zusammenzufassen, die Money in the Bank-Geschichten waren in den letzten Jahren, tut mir leid, zuhören oder weghören, wenn man ein bisschen minderjährig ist, das war eine absolute Shitshow. Und deswegen bin ich froh, dass man jetzt hoffentlich einen anderen Weg einschlägt. Ich glaube, der letzte Money in the Bank Champion, der in das von Chris beschriebene Prozedere passt, war tatsächlich Rollins 2014. Der hat den Titel auch so sagen. Ja, wer sonst? Also Rollins hat ihn damals als nach The Shield gewonnen, hat, fand ich, eine sehr putzige Kofferregentschaft in Anführungszeichen gehabt, auch mit Ambrose, die sich da irgendwie rumgekaspert haben. Das war ja ganz, ganz süß. Und seitdem, ich könnte dir die Kofferträger gar nicht nennen. Das Einzige, was ich auch nennen kann. Otis. Ja, vielleicht Sendo, wann hat Sendo ihn denn? Das war ja vor, es war noch vor, glaube ich. Es war vor Rollins, genau. Und der Corbin, hat dann gegen Cena eingecashed. Corbin den Koffer mal gehabt? Corbin hat doch den Koffer doch auch mal gehabt. Corbin hatte den Koffer auch, ja. Aber. Aber da siehst du ja, da kommst du nicht mehr drauf, wer da groß den Koffer... Ja, Fury, der dann United States eincasht, das war halt für mich dann wahrscheinlich die größte Beerdigung für diesen Koffer, ja. Ja, du siehst, also das war schwierig seit 2014. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich frühstücke auch das dritte Qualifying-Match gleich auch nochmal mit ab, das wir bei dieser Show gesehen hatten. Grayson Waller gegen Kevin Owens gegen Andrade. Auch hier muss man deutlich sagen, der am meisten in der Luft hängt, hat dieses Match gewonnen. Es ist Andrade. Ich hätte dir nicht mal sagen können, gut, natürlich hätte ich es doch sagen können, dass er Gegenstand der WWE-Shows ist. Aber meine Güte, kommt der random und lost rüber, seit er wieder da ist. Also Chris hat es mal so schön gesagt, nach der ersten oder zweiten Woche, Andrade wirkt so, als ob er nie weg gewesen wäre. In der Tat, muss man leider, auch wenn er körperlich ein bisschen zugelegt hat alles, aber heieieiei. Grayson Waller ist in einem Tag-Team, das so eine kleine Storyline jetzt mit Theory selber hat, so dass Waller immer Theory vorschickt und so weiter und so fort. Mal gucken, wie es da weitergeht. Kevin Owens ist mit Randy Orton immer in so einer Safe-Cody-Storyline drin. Und Orton braucht sowieso gar nichts. Der ist elevated und kann sich jetzt um die Karriere seines Sohnes kümmern sozusagen. Da haben wir auch neueste Bilder gesehen, wo man guckt, ob vielleicht Kevin Owens Sohn mal bei WWE oder so anfängt. Er trainiert schon mal fleißig und Kevin Owens ist ganz stolz. Ja, alles klar. Also Owens braucht nichts und niemand mehr etwas zu beweisen. Und Andrade hat diesen Koffer so nötig wie ein Blümchen in der Wüste, das Wasser braucht. Also vollkommen richtig, dass Andrade das Ding hier gewinnt. Ob ich Andrade als Kofferträger brauche, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es für ihn wichtig wäre, wenn er ihn hätte. Andererseits für Carmelo Hayes ist es nicht minder wichtig. Und damit sieht man auch schon, diejenigen, die in dieses Money in the Bank Match sollten, sind bisher auch tatsächlich drin. Und deswegen ein Kompliment erstmal, was das angeht, an Hunter. Stichwort Netflix-Zeit. Punk hat ja im Opening-Segment sich einerseits mit Paul Heyman knuddeln gezeigt, andererseits die Bloodline beerdigt und ferner Drew McIntyre so ein bisschen hops genommen verbal, so nach dem Motto, das war alles viel zu einfach, dass ich McIntyre so leicht platt machen kann, dass der bei Raw einfach so quittet, dieser Loser. Hätte ich ja nur auch nicht gedacht. Naja, und dann haben wir gesehen, dass Grayson Waller mit Kyla Braxton. Kyla wird WWE auch verlassen, was man so gehört hat. Ja, ne? Tatsächlich, ja. Her days are numbered, ja, in der Tat. Weiß man warum? Ich weiß einfach nur, dass sie geht, mehr weiß ich nicht. Also wohl kein böses Blut, neue Challenge, glaube ich. Ja, neue Challenge. Also sie hat auch, glaube ich, sofort die Gerüchte zu AEW irgendwie niedergetrampelt. Die will einfach, glaube ich, weiter hoch hinaus. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Wrestling so eine Art Einstieg war. Die hat noch ein paar andere Ideen vielleicht. Schauen wir mal. Wünschen ihr alles Gute. Aber noch ist sie eben da und macht Interviews, wie man das von ihr kennt. Grayson Waller hat seinem Partner Austin Theory alles Gute gewünscht. Ihm geht es ja derzeit nicht so gut und wollte sich ja auf das eben schon besprochene Qualifying-Match vorbereiten. Dann kam DIY und labern wie immer dusseliges Zeug. DIY brauchen auch dringend irgendwas, habe ich das Gefühl. Das ist schwierig mit denen. Auf jeden Fall standen sie allesamt vor der großen Garagentür, also dem Garagentor, müsste man sagen, wo man mit dem Auto in die Arena reinfahren kann, Tiefgarage. Da polterte es dann laut gegen, man guckte, was da los ist, die Tür ging auf, Stichwort Netflix, ja, also die Sonne im Rücken stand dann Drew McIntyre mit einem Blick voller Verachtung auf dem vor ihm am Boden liegenden Punk. Er nimmt ihn über die Schulter, ein One-Take, wie auch am Montag schon bei den Wyatt Six, geht durch den Backstage-Bereich. Ich finde das immer unglaublich geil, wenn man durch den Backstage-Bereich, durch die Gorilla-Position in die Arena reingeht. Hat das gemacht. Richtig, richtig cool. Die Fans waren auch sehr putzig. Erst haben sie McIntyre gesehen, haben riesen Jubel angestimmt. Dann haben sie gesehen, dass er Punk auf die Schulter nimmt. Dann waren sie ein bisschen verhalten. Und als er dann in die Halle kam und Punk auf den Boden, ja, wie soll ich sagen, charmant ablegte, also eigentlich hat er ihn nur runterplumpsen lassen, dann waren die Fans überhaupt nicht begeistert. McIntyre hat so ein bisschen die Punk-Geste versucht nachzumachen. Er hat so ein bisschen mit den Fingern auf dem Boden so rumgestrichen, hat nicht It's Clubbering Time gesagt. Schade, hätte ich sehr putzig gefunden. Und hat dann CM Punks, ja, was ist das eigentlich? So sein Kettchen, sein Armband, so ein Armband, ja, ne? Also ich habe jetzt herausgefunden, weil ich habe es bei dem Bericht nicht gewusst, das ist ein Armband, es hat ihm wohl ein Fan geschenkt und da ist der Hund-Name drauf, Larry. Und AJ. Und von AJ, genau. Also ist ihm sehr wichtig. Genau. Bei Raw hat McIntyre gesagt, das Ding ist mal 50 Cent wert, so ein Schrott, ja, aber für Punk, ich greife jetzt so ein bisschen vor, für Punk sei das ja alles viel wichtiger, hat dann auch lustig gesagt, ich besitze jetzt deinen Hund und deine Frau, das fand ich ein bisschen sehr weit hergeholt, aber die Szene war einfach stark. McIntyre, wir haben es ja letzte Woche angesprochen, hat bei Raw gekündigt, wie eine Heulsuse, so habe ich es letzte Woche dargestellt. Und ich habe gesagt, es muss noch nicht aller Tage Abend sein. Ich glaube auch, dass da was passieren kann, aber ich war mit dem Segment als solches nicht so happy. Es hätte ein riesen Follow-up kommen müssen. Und dieser Follow-up war jetzt da. Das war für mich, Drew ist sowieso im Moment promo-technisch und Backstage-Segment-technisch seit Wochen auf dem Höhenflug. Aber das war nochmal das Icing on the Cake sozusagen. Dieses Ding als One-Take zu bringen, Punk so Platz zu machen, Punk auch sehr gut gesellt, also er hat eigentlich gar nichts gemacht, aber die Arme hingen sehr schön runter, als ob er wirklich bewusstlos gewesen wäre. Dann dieses Armbändchen da wegzunehmen und sozusagen die Storyline auf diese Weise weiterköcheln zu lassen, das ist Netflix, um es mal so zu sagen. Ja, das ist diese neue Ära, das war richtig gut gemacht. McIntyre ist in seinem Element. Man muss jetzt gucken, ob Punk zum SummerSlam fit wird. Genau weiß man es nicht. Also es sieht so aus, dass es wohl so ein 50-50-Ding werden könnte. Storyline-mäßig hat man schon, finde ich, sehr viel Fahrt aufgenommen Richtung SummerSlam. Das wirst du jetzt schwer wieder stoppen können. Deswegen hoffe ich sehr, dass das Match stattfinden kann und dass sich Punk nicht gleich schon wieder verletzt. Aber das Segment als solches, mega, Chris. Ja, also für mich eines der besten Segmente wieder von WWE. Also ich denke, wenn wir dann auf die Jahresrückblicke kommen, wird man natürlich viel über diese Chicago-Nacht reden, wo Rock Cody blutig geprügelt hat im Regen von Chicago. Das hier war für mich auch dieser One-Take. Und erneut, um diese Unterschiede nochmal zu unterstreichen. Was macht WWE im Moment gut? Es gab diese Wyatt Six-Attacke. Die Superstars haben das auch super gesellt bei den sozialen Medien, haben gesagt, what the fuck war das? Gott sei Dank war ich nicht in der Halle. Und was man sehr gut gemacht hat, überall gab es Security. Das heißt, du hast das nicht vergessen. Nick Aldis hat auch in einem Interview, ein Interview nicht, das war einfach eine Ankündigung über Social Media, was für Qualifying-Matches ergeben wird. Aber also, ich werde sicherlich nicht zulassen, dass da irgendwelche Freaks Superstars attackieren. Hinter Michael Cole standen die, hinter den Kommentatoren standen die. Und das heißt, du hast die ganze Zeit irgendwie darauf gewartet, dass diese Gruppierung nochmal angreift. Und dann plötzlich hört man diese Schläge gegen die Garagentür und denkt sich, oh, what the fuck, jetzt kommen die wieder. Und dann ist es eben was komplett anderes. Und ich finde, da spielt man wunderbar mit den Fans und ist für mich nochmal ein prägender Unterschied in diesen Zeiten. Und du hast es richtig gesagt. Ich denke, wenn du WWE und Netflix irgendwie beschreiben müsstest, ich persönlich glaube, dieses Segment würde genau so bei Netflix stattfinden. Das ist für mich pur Netflix. Es ist wirklich interessant, dass man es jetzt schon so zeigt. Und dieser One-Shot, ich liebe diese, wenn sie durch die Gorilla-Position gehen. Ich suche dann immer so nach Triple H, der seine Brille dann aufhat und sich versucht, da nicht zu zeigen. Übrigens auch Nick Aldis, verdammt, macht er einen guten Job als GM. Der kommt da raus, ist total pissig, denkt sich, was machst du da? Schubst doch McIntyre, der schubst ihn auch sehr gut zurück. Es ist einfach so viel dabei gewesen. Die Gesten vom Punk nachmachen, ihm dieses Armband zu klauen. Also, das hier war schon ein sehr, sehr gutes Segment und ich muss sagen, die McIntyre-Aktien, Leute, also irgendwann werdet ihr da zurückblicken wie auf Bitcoin. Da hätte man investieren müssen. Der Mann ist für mich, also im Moment ist er ein Peak seiner Karriere. Macht unglaublich Spaß und ich muss sagen, diese Fehde hätte vielleicht beim SummerSlam sogar den Main Event verdient, denn man hat es tatsächlich geschafft. Wir haben uns nach der Bloodline gefragt, okay, kann man etwas noch so lange strecken? Jetzt muss das nicht über 2 Jahre gehen, aber die beiden gehen sich ja schon irgendwie an, so ein halbes Jahr, 7 Monate. Und ich finde, dass es nicht langweilig wird. Und jetzt hat man natürlich ein super Gerüst gebaut, um das noch ein bisschen länger ziehen zu lassen. Punk kann jetzt irgendwie 2, 3 Wochen wieder weg sein, dann kommt er zurück und wird wahrscheinlich eine sehr intensive Hasspromo halten. Und dann sind wir ja schon Richtung SummerSlam und ganz ehrlich, die beiden haben sich da für mich auch den Main Event verdient, denn das ist im Moment die intensivste Fehde und auch die, die am längsten geführt wird. Von daher Top-Leistung von beiden in dieser Hinsicht. Ja, den Main Event sehe ich eher bei Cody gegen Solo, da sprechen wir aber gleich noch drüber. Aber was man eben schon sieht, die Dichte beim SummerSlam wird wieder deutlich interessanter, als es in den berühmten 2015 bis 2020 Jahren war. Noch ein anderer Aspekt. Ich weiß jetzt nicht, welcher User das war auf YouTube. Wir gehen nachher vielleicht noch drauf ein. Fragte, ob Nick Aldis vielleicht Wrestling-Verbot hat. Wissen wir, was da los ist? Warum er nur als GM eingesetzt ist? Ob er nicht mehr wresteln darf? Also, ich bin mir sicher, dass wir Nick Aldis bei WWE im Ring sehen werden, über kurz oder lang. Der Junge ist 37. Er wrestelt seit Ewigkeiten. Mir ist jetzt zumindest keine Verletzung bekannt, die ihn auf Sicht an der Fortsetzung seiner Karriere hindern würde, müsste man abwarten. Aber wenn ich tippen würde, ich glaube, Nick Aldis wird auf kurz oder lang bei WWE in den Ring steigen. Und das haben wir sehr oft gehabt, dass solche Manager-Geschichten oder Valet-Geschichten oder eben auch jetzt Raw- oder Smackdown-Manager-Sachen, dass die auf Sicht zu einem In-Ring-Geschehen führen werden. Ich weiß nicht, Chris, ob du da Näheres weißt. Ich würde mich dazu dahingehend äußern, dass wir ihn bestimmt noch im Ring sehen werden. Ich denke auch, der Mann ist noch sehr jung, er ist sehr fit und ich glaube, das Einzige, was er hatte, war eine Bizepsverletzung, die er auskuriert. Also früher oder später wird er sicherlich ein Match haben, wahrscheinlich irgendein Superstar, der sich irgendwie nicht so, der sich hintergangen fühlt vom GM und dann wird es da sicherlich ein Match geben. Und ich denke, ich freue mich drauf, weil es wird wahrscheinlich besser erzählt als die letzten Male, wo Shane McMahon der GM war und dann irgendwie gegen Strowman fäden musste. Also freue ich mich dahingehend. Ja, Shane sehen wir bei AEW, wenn alles schlecht läuft. Also hoffen wir das Beste. Stichwort AEW sei kurz gesagt, Forbidden Door am Sonntag ist nicht unsere Baustelle, aber hey, da habe sogar ich tierisch Bock drauf. Also Danielson gegen Shingo, meine Fresse. Und gefühlt jedes Match auf der Card klingt nach einem Leckerbissen. Also da werde ich auch dann die Zeit mir wieder freischaufeln. Ich wollte mal so ein kleines bisschen Werbung für AEW hier machen, was die Matchcard angeht. Wenn man schon New Japan und Stardom ausgräbt, dann will man auch natürlich das kurz hier promoten. Ja, Chris hat gesagt, der Main Event hätte es verdient, vielleicht doch Drew gegen Punk zu sein beim SummerSlam. Ich habe gesagt, na, wohl doch eher Solo gegen Cody. Die beiden trafen nämlich im Main Event dieser Show schon aufeinander. Im Opening-Segment wurde das mehr oder weniger deutlich dann fix gemacht, dass Solo gegen Cody an diesem Tage antreten würde. in einem Non-Title-Match und das wurde noch angesetzt. Kurz bevor, für mich ein richtig wichtiges Segment, kurz bevor Solo dann rausgeht zum Match, hat er sich natürlich, wie sich's gehört, auf das Match vorbereitet. Heyman war dabei und Heyman hat wieder so ein bisschen versucht, mit Solo zu sprechen und gesagt, pass mal auf, also Solo, du musst doch bitte den Plan im Auge behalten. Es ging darum, dass du Cody im Blick hast und zwar so lange, bis Reigns zurückkommt. Irgendwie scheint das hier langsam aus der Kontrolle zu geraten. Jetzt ist Punk da auch noch mit in der Geschichte drin, der war aber ein Tabu. Was soll denn das alles? Und dann, das ist wieder, Solo hat wirklich starke Momente. Und das war, finde ich, wieder so ein starker Moment. Er hat gesagt, pass mal auf, Wiseman, ich liebe dich. Und es tut mir weh, dich jetzt enttäuschen zu müssen. Aber Roman wird nicht wiederkommen. Heyman versteinert gefühlt, ja. Hat dann auch noch gesagt, was ist denn jetzt los? Was soll denn das? Oder so, als Solo schon lange weg war. Aber das sind die Momente, wo Solo einfach stark ist. Und das ist Stichwort Netflix-Ära. Das ist ein kleiner Satz letzten Endes, der, obwohl er eigentlich auch nicht neu ist, ja, wir haben uns ja eh schon immer gedacht, dass Solo die Bloodline jetzt kontrolliert, dass Heyman da große Angst hat und so weiter. Aber jetzt hat er es eben ausgesprochen und damit ist, sag ich mal, in einem kleinen Satz, zwar wenig Neues, aber doch sehr viel gesagt worden, weil es jetzt offiziell ist und nun wird man gucken, wie diese Geschichte weitergeht. Das ist Storytelling, das Vince immer haben wollte, was er aber nie selbst hinbekommen hat, obwohl es so schwer nicht ist. Leicht ist es übrigens auch nicht. Ja? Du brauchst Leute, die es können. Du brauchst einen Plan, wo du hin willst und du musst den Plan auch durchziehen und du musst eben Erfahrung Storytelling auch haben. Und das hat hier wieder alles gepasst, ja. Auch hier möchte ich aufs Thumbnail verweisen. Die Gesichtsausdrücke passen sehr gut. Solo sieht super aus. Heyman, wie Chris so schön sagte, als ob er zwei Tage nicht geschlafen hat und nur Pizza gegessen und Bier getrunken hat und völlig verwirrt ist und gar nicht weiß, was los ist. Das sind so kleine Segmente, die finde ich, die es dann bringen. So, und damit sind wir dann beim Main Event. Cody gegen Solo. Das Ganze ging, und das war auch vollkommen richtig, es so zu machen, es ging gefühlt überhaupt nicht lange. Nach nicht mal 2 Minuten war dann auch vorbei, weil natürlich Tama Tonga und Tonga Loa zum Match an den Ring gekommen sind und auf Cody natürlich eingeprügelt haben. So weit, so platt. Das kann man so machen, ist auch meines Erachtens richtig. Dieses Match musst du dir natürlich warm halten für ein SummerSlam, wo es, glaube ich, dann doch den Main Event natürlich stellen wird. Chris hofft noch ein bisschen auf was anderes, aber ich lehne mich hier mal aus dem Fenster und lege mich fest, dass wir Cody gegen Solo bekommen werden. So, auch nicht wirklich überraschend kam dann Randy Orton und Kevin Owens und haben zugunsten von Cody eingegriffen. Ja, Cody ist ja Best Friend mittlerweile mit Randy und Kevin Owens. Passte auch. Die haben dann die Heels relativ entspannt abgefrühstückt, bis sie dann zu dritt gegen Solo standen. Und der wirkte verängstigt, hat so ein bisschen den Heyman-Blick gemacht, bis er irgendwann das Verängstigende gelassen hat. Ein hämisches Grinsen auf seinem Gesicht erschien und er sich also sicher war, jetzt würde er wohl safe sein. Und er lag nicht falsch, denn derjenige, dessen Debüt wir die ganze Zeit eigentlich schon immer, ich will nicht sagen herbeigesehnt haben, aber bei dem wir überrascht waren, dass er nicht schon viel früher da war, der kam jetzt. Jacob Fatu und meine Güte, wie er kam. Er hat die Superkicks, er hat ausgeschaltet, Cody und Orton relativ entspannt mit einem Superkick, dann waren die beiden weg. Den Superkick, den er kassiert hat von Kevin Owens, hat er mal souverän gleich gar nicht gesellt und Owens vielmehr platt gemacht. Es war ein Gemetzel, hätte ich beinahe gesagt. Fatu hat sie alle fertig gemacht, hat dann nachher auch Cody sich geschnappt, auf das Kommentatorenpult gepackt und ein Big Splash vom obersten Seil auf Cody. Meine Fresse, diese Art von Ringpräsenz, die Fatu hier gezeigt hat, da ist alles drin. Das Beste der Headshrinkers, das Beste von Roman und noch ein bisschen Yokozuna vielleicht und natürlich Umaga selbstverständlich ganz weit vorne. Dieser Mann hat alles, was Solo gerne hätte, in Anführungszeichen. Und trotzdem wird er, denke ich, erstmal das sein, was Solo unter Roman war, nämlich der Enforcer, der Psychomann für die Aufräumarbeiten sozusagen. Das ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Ja, also in Sachen Präsenz, in Sachen Physis, in Sachen ja, Verrücktheit sozusagen, geht an Fatu nichts vorbei. Und wenn der Kerl gesund bleibt und sich nicht verletzt, wird er Umaga aber sowas von in den Schatten stellen, was Moves und Athletik und kranke Aktionen angeht. Guckt, falls ihr ihn noch nicht kennt, guckt euch mal an, was der Kerl in den Indies da teilweise gemacht hat. Das ist something else, um es mal so zu sagen. Also das war dann wirklich, dieses Debüt hat nicht nur unglaublich Impact gehabt, es hat nicht nur von 0 auf 100 einen neuen Superstar zu WWE gebracht, es hat einfach so der Bloodline neues Leben eingehaucht. Und nochmal, wir hatten vorher gerade ein starkes Segment zwischen Solo und Heyman, das war richtig gut. Aber es war eben Solo und Heyman, was wir so schon ein paar Mal hatten. Solo struggelt ja sowieso einigermaßen sozusagen. Und Tama Tonga und Tonga Loa, also bei Tama Tonga war zuerst ja sehr viel Impact, der verpuffte dann aber irgendwie dann tatsächlich doch mehr oder weniger relativ flott. Aber jetzt mit Jacob Fatu ist die Bloodline wieder da, wo sie hingehört, nämlich im Main Event. Und Chris, ich glaube, wir haben wohl das Debüt des Jahres gesehen. Oh ja, das ist ein heißer Kandidat. Ich bin sehr, sehr froh, dass man ein Impact-Debüt diesem jungen Mann gegeben hat. Wir haben ja über ihn schon gesprochen und haben gesagt, puha, also da muss man ein bisschen aufpassen, der wird allen die Show stehlen. Und ich muss sagen, als die da dann zu fünft inklusive Heyman im Ring dann den Zeigefinger aufgehoben haben, Richtung Himmel gestreckt haben, habe ich gedacht, boah, Mann, der überstrahlt einmal alle sowas von hart. Solo nehme ich ein bisschen noch raus, aber Tama Tonga und Tonga Loa, puha, die müssen jetzt von Triple H auch ein bisschen berücksichtigt werden. Am besten irgendwie als Tag-Team, gib ihnen die Tag-Team-Gürtel. Also gib ihnen dieses Gold relativ eindeutig und dann kann das auch gehen, weil sie müssen ja nicht ganz vorne sein. Aber Fatu, das ist natürlich so ein Impact-Debüt, das hat man so gebraucht. Der macht die alle platt ohne Probleme und es war auch wichtig, dass er sich da den WWE-Champion krallt und ihn durch dieses Pult da durchsplasht. Das ist wirklich sehr, sehr gut, weil es Impact hat. Und den Leuten gleich mal zeigt, oh weia, okay, mit dem müssen wir auf jeden Fall rechnen. Auch hier natürlich das Thumbnail, sieht man Heyman im Hintergrund, seinen Gesichtsausdruck, bevor es da richtig knallt. Und du hast es gesagt, das ist diese Injektion, die super wichtig ist für diese Bloodline 2.0. Und wir haben ja ein bisschen auch privat geschrieben, wenn du dieses Ding jetzt richtig machst, und ich muss sagen, ich hebe meine Hände und sage, ich bin jetzt mal froh, dass ich nicht in diesem Creative sitze, aber wenn du es schaffst, diese vier Männer jetzt ordentlich zu booken als die absurdeste Gefahr in diesem Roster, meine Güte, könnte das ein geiles Wargames-Match werden auf der anderen Seite mit einem rückkehrenden Roman Reigns, der wahrscheinlich die absurdeste Reaktion bekommt und ich glaube, man müsste es so machen wie bei Orton, dass du Roman quasi ankündigst, ohne ihn anzukündigen und er dann erst bei der Series zurückkehrt, denn diesen Pop, den musst du, glaube ich, wirklich konservieren und für ein Pay-Per-View aufbewahren. Und wie du die Origin-Bloodline auffüllst, also natürlich macht das am meisten Sinn mit den Usos und Sami Zayn. Wenn du das richtig machst, oh Mann, ist das ein Match, das ich sehen möchte. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir haben jetzt mal beim SummerSlam auf jeden Fall einen Six-Man-Tag. Drei von der Bloodline treffen auf Orton, Cody und Owens. Das Einzige, was mir eigentlich hier nicht so gefallen hat, ist, dass Cody am Anfang gesagt hat, er hat einen Trumpf im Ärmel und er braucht die Hilfe von Owens und Orton nicht und irgendwie hat er keinen Trumpf im Ärmel gehabt und er war auf die Hilfe von Orton und Owens angewiesen. Das sind Kleinigkeiten. Keine Ahnung, was man da irgendwie geplant hat. Aber das hier ist ein Debüt, das hat mir super gefallen, war ein richtig guter Abschluss. Du hast diese Promo zwischen Heyman und Solo richtigerweise overgebracht. Und ich finde, dass Solo, im Moment gefällt mir das. Im Moment ist es okay, es ist ein Stück weit noch zu wenig und man muss aufpassen mit Jacob Fatu, denn dieser Mann, du hast es angesprochen, das ist mal ein Paket, Der kommt mit allem, was du brauchst, um ein absolutes Monster Heel zu werden und zusammen mit einem Championship Run als Monster Heel. Von daher viel Gold, was Triple H jetzt hat. Und ich hoffe für ihn, dass er gescheite Kollegen um sich sitzen hat. Denn das hier musst du jetzt wirklich hegen und pflegen. Denn dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dieses Ding auch wirklich lange wieder tragen kann. Auch mit diesen Superstars, auch mit Tama Tonga und Tonga Loa. Die haben jetzt natürlich ein Thema. Aber vielleicht sind sie jetzt umso mehr motiviert, das hier durchzuziehen. Wir haben hier ein Stable, das hat großes, großes Potenzial. Ja, ich bin also auch neugierig, was man macht. Es ist auch müßig, zum jetzigen Zeitpunkt zu spekulieren, in welche Richtung es geht. Also wenn ich jetzt versuche, irgendwie Eckdaten festlegen zu wollen, also eine Prämisse, damit das funktioniert, ist, packt Jacob, Fatu und die Wyatt Six auf keinen Fall zusammen. Das kann nicht funktionieren. Einer von beiden wird definitiv kaputt gehen daran. Entweder die Wyatt Six werden der Lächerlichkeit preisgegeben oder Jacob Fatu wird platt gemacht und dann ist es auch nicht so doll. Also die beiden musst du auf jeden Fall trennen. Dann musst du, glaube ich, Jacob Fatu ähnlich wie die Wyatt Six, da kommen wir da bei Raw drauf, mit Bedacht einsetzen, was in Ringgeschichten angeht. Und wenn du ihn einsetzt, musst du ihn dominieren lassen und alles platt machen lassen. Ich meine, ein Superkick von Owens nicht zu sellen, das legt die Latte schon sehr hoch für die Zukunft, muss man ganz deutlich zu sagen. Denn Owens ist ja nun auch nicht irgendwer. Der wird ja auch, hat er ja auch deutlich gemacht, auf den Knien noch versuchen, zum Kampf zu kommen, um sich nicht unterkriegen zu lassen. Und da mal einen Superkick Note zu sellen, da hast du die Latte, wie gesagt, sehr hochgelegt. So, und auf diesem Level, wie du sagst, man muss es hegen und pflegen, musst du Jacob Fatu in wohl dosierten Portionen den Fans verabreichen, damit es fresh bleibt. Wie man es dann nachher, ob man schon zur Series, sag ich mal, zum Civil War kommen lässt, weiß man nicht. Es ist jetzt noch, wie gesagt, gut, es sind 5 Monate hin. Das ist jetzt nicht wirklich um die Ecke. Und 5 Monate, ein knappes halbes Jahr, da geht viel Zeit ins Land. In dieser Zeit wird Roman, glaube ich, ziemlich sicher zurückkommen. Nochmal, ich sehe Roman nicht zum SummerSlam zurückkommen. Ganz sicher. Vielleicht nach dem Match, nachdem Cody gegen Solo gewonnen hat. Vielleicht kommt er da zurück oder sowas. Das muss man mal abwarten. Aber ich sehe Roman nicht irgendwie involviert in den Aufbau beim SummerSlam. Natürlich, es kann sein, dass er zu Money in the Bank zurückkommt oder so. Das sehe ich aber derzeit nicht. Roman soll schön chillen. Roman soll weiter wegbleiben, die Fans sollen wie die Irren We Want Roman schreien, ist ja super. Bring ihn irgendwie im September, Oktober zurück, um da Civil War aufzubauen oder so ähnlich. Eigentlich wäre mir das sogar, klingt komisch in heutigen Zeiten, aber das wäre mir fast sogar schon zu gerusht. Eigentlich muss sich jetzt die neue Bloodline erstmal etablieren. Dann muss Roman seine alte Bloodline wieder um sich scharen. Wer weiß, wie man es macht. Ja, da gibt es ja 1000 Geschichten. Du kannst Sami Zayn mit einbeziehen. Du kannst, das habe ich auch irgendwo mal im Internet gesehen und ich fand es irgendwie ganz putzig, du kannst Solo zurückbringen zur Original-Bloodline, weil The Rock kommt und mit Tama Tonga und Tonga Loa und Jacob Fatu sich zusammentut und sagt, pass auf, Solo, du bist eine Witzfigur. Oder Solo wird irgendwie Storytelling-mäßig, überrasch mich, Solo wird bekehrt und weiß, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gesehen und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und bitte, bitte erzählt es gut, bitte, bitte erzählt es langsam. Und deswegen meine ich, vielleicht ist sogar die Series da schon too rushed. Also kommt zu früh, aber das muss man mal abwarten, wie man es macht. Aber du hast zum ersten Mal seit langer, langer Zeit Option. Du hast überhaupt keine Eile, diese Option zu ziehen und eine Geschichte zu erzählen. Du hast gezeigt, dass du Geschichten erzählen kannst. Und bei der Bloodline sehe ich deutlich, deutlich größeres Storytelling-Potenzial als bei den Wyatt Six. Da reden wir aber gleich drüber. Bei Raw bisher macht man es, finde ich, gut, muss ich sagen. Auch wenn du, wie gesagt, sehr hoch pokerst. Ja, aber bei der Bloodline ist nicht nur Impact wieder drin, sondern unglaublich viele Optionen. Und ja, Chris, damit würde ich sagen, gebe ich dir nochmal kurz das Wort zum Abschluss zu SmackDown und dann kannst du auch schon, wenn du magst, Raw sehr gerne übernehmen. Ja, sehr gerne. Also SmackDown, wie gesagt, ich möchte hier nicht irgendwie Werbung machen für irgendwelche Energy Drinks oder für dieses Produkt, aber wenn ihr Bock habt auf eine sehr kurzweilige und gut geschriebene Show, dann kann man SmackDown 1300 sich wirklich anschauen. Und wird relativ glücklich sein. Gutes Wrestling, schnelles Wrestling, sehr gute Promos, großartige Szenen von Heyman. Da werden sich die Leute bei Netflix auch die Hände reiben, dass so jemand mit reinkommt in dieses Riesenunternehmen. Von daher muss ich sagen, war ich positiv überrascht. Ich habe tatsächlich auch die Ausgabe vom Freitag auf Samstag diese Woche vor mir als Bericht und tatsächlich seit vielleicht zum ersten Mal freue ich mich, wach zu bleiben für eine WWE-Show. Es geht dann Richtung Monday Night Raw und die haben natürlich ein Brett jetzt bekommen vor die Nase von Friday Night SmackDown. Aber sie selbst haben ja einen großen Cliffhanger zu bieten gehabt, die Wyatt Six. Und so hat das natürlich auch angefangen. Wir haben einen Rückblick bekommen. Und das, was wir auch schon angesprochen haben, wir beide, wenn man einfach in alle Richtungen blickt bei WWE, Pat McAfee Show, glaube ich, ist kein Produkt vom WWE, das vom WWE quasi geliefert wird. Das ist von ihm, der Podcast. Aber auch da gab es irgendwie so eine Szene, wo man ahnen könnte, dass die Wyatt Six dahinter stehen. Er hat dann gesagt, das war irgendwie was anderes, irgendwie etwas für ein anderes Ding, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Und die Wyatt Six haben ihn dann als Lügner quasi gestraft und da hat man natürlich gleich mal geglaubt, das wird man in die Shows mit hineinnehmen. Hatte man auch vor und ich denke mal, McAfee musste aus privaten Gründen aussetzen, war nicht da und wurde von Miss vertreten. Angefangen hat die Show mit Drew McIntyre, das haben wir tatsächlich sogar schon bei SmackDown besprochen, also er hat sich dazu geäußert, dass er CM Punk abgrundtief hasst nach dem, was er ihm angetan hat und er hofft, dass es ihm so schlecht wie möglich geht und er aus der Schnabeltasse essen muss. Er hat uns auch erklärt, was es mit diesem Armband auf sich hat, also das hat er von einem Fan bekommen, Larry und AJ sind drauf und jetzt gehört es ihm und AJ und Larry sind quasi bei ihm und werden ihn zu seinem Triumph Richtung Money in the Bank und auch World Heavyweight Championship bringen. Weiterhin für mich ein großartiger McIntyre, ist eine sehr persönliche Fehde mittlerweile, wird gut weitererzählt. Ich sehe genauso wie du, denke ich mal, werden sie sich hinten anstellen müssen beim SummerSlam, was auch nicht so schlimm ist. Aber bei Monday Night Raw, was ich vorwegnehmen kann, gab es sehr viele tolle Erzählweisen. Also man hat hier Hauptstorylines mit Wyatt Six und natürlich Liv Morgan und das hat man mehrmals in dieser Show erzählt. Liv Morgan hat, glaube ich, 6 Segmente bekommen. Ich bin am Überlegen, wie ich das mache, ob ich sofort irgendwie Liv Morgan alles durcherzähle oder ob ich einfach chronologisch durchgehe. Wenn du magst, baller Liv Morgan gerne weg. Machen wir mal alles rund um Liv Morgan. Da muss ich mal schauen, dass ich dann nichts vergesse. Und wir fangen im Clubhouse an vom Judgment Day. Und dort sieht man sehr glückliche Mitglieder. Dominik hat erstmal so ungefähr 100 Chicken Nuggets bekommen. Kalito, Finn Balor und JD McDonagh spielen das 2K-Spiel von WWE. Plötzlich kommt Damien Priest hinein und meint, was ist denn hier eigentlich los? Und die sagen, ja, wir wurden beschenkt von Liv Morgan. Die hat uns das geschenkt, die Playstation, das Spiel und die Chicken Nuggets. Von daher, ich habe doch letzte Woche gesagt, dass Papa Priest mittlerweile so richtig so dieses Gimmick hat des Kindergartenaufsehers, als ob man uns zugehört hätte. Das war krass. Es ist so genau, er sagt, ja, das ist ja alles super hier, Leute, aber wer kümmert sich eigentlich um die Braun Strowman-Geschichte? Und da waren sie dann alle so, wissen wir jetzt nicht so ganz. Auf jeden Fall hat dann auch Dominic Mysterio gezeigt, ja, ich habe übrigens noch was bekommen, ein paar interessante Bilder anscheinend von Liv Morgan und ich finde es schade, dass es kein Thumbnail gibt dazu, aber Kalitos Gesichtsausdruck ist absolut genial. Also ob er zum ersten Mal irgendwie so anzügliche Bilder sieht von einer Frau. Das haben sie sehr putzig gemacht. Dann gab es eben die Anweisung von Papa Damien, der sagt, okay, Leute, Dominik, bitte löst das jetzt mit Liv. Und ihr kümmert euch bitte darum, dass Braun Strowman erledigt wird, weil ich habe da keinen Bock mehr, dass das hier noch ausartet und ich habe mich später noch um Seth Rollins zu kümmern. Es ging dann weiter. Und zwar mit Liv, die sich zum Ring begibt, genau. Und sie hat ein Ziel, nämlich sie möchte Dominic Mysterio herausholen. Sie hat auch ein bisschen angesprochen darauf, was sie ihm da geschickt hat, und sie würde sehr gerne ihm noch mehr Sachen geben, wahrscheinlich einen Kuss. Aber es kommt nicht Dominic Mysterio heraus, es kommt Zelina Vega heraus. Und die sagt, du, pass auf, Liv Morgan, das hier nervt langsam ein bisschen. Du warst lange Zeit in einer Situation, in der ich mich auch befinde, nämlich craving nach einer Chance. Und im Moment glaube ich nicht, dass du noch verstehst, wie es sich anfühlt, in dieser Position zu sein. Und deswegen möchte ich, dass du diesen Titel endlich gegen mich aufs Spiel setzt. Denn ich glaube, dass du dich viel mehr darum kümmerst, was mit Dominik ist, anstatt um diese Titelregentschaft. Und Liv, also die Herausforderung war für diese Ausgabe, hat Liv abgelehnt und gesagt, nee, hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Und Dominic Mysterio kam heraus und wollte eigentlich klarstellen, dass er irgendwie da mit Liv nicht anbandelt und auch von ihr in Ruhe gelassen werden soll. Er konnte allerdings nicht verhindern, dass es dann zu einem Brawl kam zwischen Liv und Zelina. Sein Vater Rey Mysterio kam heraus und hat Zelina abgehalten, davon weiter auf Liv einzuprügeln. Die sind ja in der Latino World Order. Und Dominic, so wie sich gehört, hat dann gleich mal seinen Vater attackiert, ihn geschubst. Und Liv war natürlich total verliebt. Ihr Held hat ihr geholfen, dass sie hier nicht weiter attackiert wird und dass sie den Titel nicht heute verteidigen muss. Also ist ihm dann auch hinterhergehüpft wie ein Hoppelhase. Von daher alles gut, alles schön. Und auf dem Weg, genau im Backstage-Bereich, möchte sie eigentlich Dominik aufhalten und sich bei ihm bedanken. Aber sie trifft dann auf R-Truth. Und dieser, ja, sein Partner ist ja beim Kommentatorenpult und sie hat sich ein bisschen so, ja, flirtend mit ihm gegeben und hat gesagt, du, R-Truth, ich möchte mich irgendwie noch bei Dominik bedanken und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Titel, die ihr da habt, die könntest du doch gegen den Judgment Day mal aufs Spiel setzen. Wenn du das für mich machen könntest, das wär echt knorke. Und R-Truth hat gesagt, ja, du, warum nicht? Ich bin ja jemand, der bevorzugt, Liebe irgendwie voranzutreiben. Und wenn das eurer Liebe, eurer Partnerschaft gut tun würde, dann machen wir das. Und als sie dann gegangen ist, hat er gesagt, ja, eigentlich muss ich sagen, fand ich diese Carmella immer sehr knuffig. Also R-Truth in seiner besten Form. Miss hat das dann natürlich nicht so gut empfunden und ist vom Kommentatorenpult abgehauen. Das Match wurde dann später auch für den Main Event festgelegt. Dann gab es noch weitere Liv Morgan-Geschichten. Genau, Bill Priest wollte in den Clubhouse zurück und Liv Morgan kam heraus, hat ein Chicken Nugget mitgenommen und hat Damien begrüßt, hat ihn dann auch schnell sich verabschiedet und drinnen befand sich nur ein Mann. Das war der sich den Hotelschlüssel oder diese Hotelkarte gekrallt hat. Das war Finn Balor. Und er spielt an dieser Playstation und ist auch ein bisschen erschrocken, dass da jetzt Damien Priest kommt und sagt, also Finn, du weißt ja, wie das hier aussieht jetzt. Also das kannst du mir ja unmöglich erklären. Und er so, Bro, chill, das ist alles ziemlich cool. Du wirst es nicht glauben, Liv Morgan war hier, um mir zu sagen, dass sie für uns ein Tag-Team-Titel-Match organisieren konnte. Also das ist ja so viel stressig gemacht hat. Im Moment finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Priest hat gesagt, ja du, okay, wenn du mir versicherst, dass hier nichts passiert ist, dann mach mal dein Ding, aber das Ganze stinkt ein bisschen zum Himmel. Und dann, ich weiß nicht, das Damien Priest-Segment mit Seth, nehmen wir das auch gleich mit hinein? Oder wollen wir überleben? Wie du magst, wie du magst. Ja, nehmen wir das gleich auch mit hinein, es ist ja alles zusammen. Genau, Priest kam heraus, nachdem er sich um diese ganzen Sachen kümmern musste und er möchte hier eindeutig sagen, dass Rollins jemand ist, der ein großartiger Champion war. Doch es ist jetzt an der Zeit anzuerkennen, dass er jetzt diesen Brand anführt und er möchte das auch mit einem Sieg gegen Rollins unterstreichen. Dies hat Rollins natürlich nicht lange. Da wollte er nicht lang zuhören, kommt heraus. Die Leute singen natürlich seine Melodie noch immer. Und er gelacht Damien Priest ja fast aus und sagt, du, pass auf, das ist ja wirklich süß, was du hier machst, aber wenn du glaubst, dass du so gut bist wie ich und dass du diesen Brand und diese Company auf dem Rücken tragen kannst, wie ich es mit meinem Kaputten gemacht habe, Dann beweise es, Damien. Dann beweise es mit folgender Stipulation. Wenn du gewinnst, dann werde ich mich hier à la Cody Rhodes verabschieden vom World Heavyweight Champion Titel, solange du ihn hältst. Und ich werde dich nicht mehr herausfordern. Aber solltest du verlieren, dann musst du den Judgment Day verlassen und auf eigenem Weg und auf eigenem Flur bleiben. Wenn du gewillt bist, das zu akzeptieren, dann erkenne ich an, dass du dich verändert hast und dass du bereit bist, diese Company zu tragen. Damien Priest überraschenderweise hat gesagt, du, pass auf, das ist für mich gar kein Thema, denn eigentlich ist es so, dass der Judgment Day mich mehr braucht, als ich den Judgment Day. Also akzeptiere ich deine Stipulation sehr gerne. Und die beiden schütteln sich die Hände, sind sehr glücklich. Und dann hören wir die Musik von Gunther. Ja, der kam zurück, ein ganz ordentlicher Pop. Der kommt rein und sagt, hey, ich muss sagen, Leute, ich freue mich auf dieses Match. Ja, Seth Rollins, absolutes Workhorse, hat natürlich diesen Titel zu Prestige verholfen, ja, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite Damien Priest, der derzeitige Champion, der eine super Regentschaft hat, sehr stiff zu Werke geht. Aber meine Herren, das ist ja alles süß und witzig, aber egal wer gewinnt, dieser wird diesen Titel dann beim SummerSlam gegen mich verlieren. Und er lässt die beiden da eigentlich sehr verdutzt zurück. Ja, auch dann im Main Event kann man schon mal vorwegnehmen, um das so abzuschließen, Judgment Day gewannen dann gegen Awesome Truth. Diese Tag-Team-Gürtel sind Gott sei Dank jetzt mal weg. Ob sie wieder den richtigen Champions sind, wird sich zeigen. Aber viel interessanter war es ja, wie es dazu kam. R-Truth, der war eigentlich kurz davor, dieses Ding sogar zu gewinnen. Hat auch den Five-Knuckle-Shuffle von Cena da ordentlich ausgeteilt. Liv Morgan kam aber heraus und sie wollte eine Umarmung von R-Truth, von ihrem Freund. Und dann hat sie ihn quasi, also ich weiß nicht, wie man diesen Move nennt, sie hat ihn also runtergezogen gegen diese Ringseile, gegen das oberste Ringseil. Sieht irgendwie mal komisch aus, aber offenbar kriegt man dann wenig Luft, wenn man das abbekommt. Und dies hat natürlich Finn Balor sehr gut ausgenutzt und sein Coup de Grâce gegen Truth ausgeteilt und dieses Match gewonnen. Am Ende haben sie dann die Titel in die Höhe gestreckt und auch Liv Morgan kam dazu. Und man muss sagen, Finn Balor und JD McDonagh haben sich gesagt, du, pass auf, so schlimm ist sie nicht. Lassen wir sie einfach mit uns jubeln. Und mit diesen ging dann die Show off air. Eine sehr, sehr Liv Morgan-lastige Ausgabe. Eine sehr Judgment Day-lastige Ausgabe. Und unterm Strich fand ich es alles eigentlich mit Hand und Fuß. Also man erzählt die Geschichte für mich interessanter, als ich gedacht hätte. Ich habe mir gedacht, dass man das mit diesem Kuss irgendwie relativ überstürzt gemacht hat und auch sehr uninteressant. Aber jetzt hat man da einfach interessante Fassaden. Ja, Damien Priest, der sich nicht so wirklich sicher ist und der offenbar auch nicht den Judgment Day ganz oben sieht in seiner Interessenslage oder Schublade. Liv Morgan, die jetzt irgendwie sowas wie ein Heel ist oder ein Tweener, wo wir nicht wissen, was sie ungefähr will von Dominik, ob sie jetzt nur an Rhea heran will oder ob sie wirklich auf ihn steht. Was mit Finn Balor ist und Liv Morgan, also das waren jetzt schon Szenen, die einen überlegen lassen, was da wirklich passiert. Also das sind Layers von Geschichten, muss ich sagen, Hut ab, das ist nicht leicht. Also diese Stränge, von denen ich spreche, erzählen sie im Moment ganz gut und auch Liv Morgan macht die Sache ganz ordentlich. Von daher, wenn ich den Judgment Day mit jetzt und den Judgment Day noch vor 2-3 Monaten vergleiche, ist das tatsächlich fast wie Tag und Nacht. Ich freue mich fast auf die Segmente, weil sie irgendwie so süß sind. Vor allem Kalito. Man, als er das Bild gesehen hat, der war so glücklich wie schon lange nicht mehr. Und irgendwie finde ich das Ganze putzig und es gefällt mir. Es hilft diesem Stable. Und auf der anderen Seite schafft es für mich Damien, diesen Seiltanz zu spielen zwischen, es wird nicht unangenehm komisch, eine Komödie, die ihn auch als Champion niedermacht, sondern er ist da, er ist dieser Aufseher quasi, wie du richtig sagst, der in diesem Camp einfach mal diese pubertierenden Leute und Kinder und Jugendlichen einfach mal im Griff haben sollte. Von daher finde ich das eigentlich unterm Strich sehr, sehr nett und unterstreicht erneut die Tatsache, dass man bei WWE tatsächlich gewillt ist, längerfristig auch solche Sachen zu erzählen, also nicht nur Bloodline, wo es irgendwie sogar leichter ist, sondern man nimmt sich da auch Leute her wie JD McDonagh, wie Finn Balor, wie Kalito, wie Dominik und gibt ihnen neue Fassaden und das gefällt mir. Das gefällt mir sogar richtig gut. Ja, auch hier finde ich, sieht man so ein bisschen oder kann man, wenn man möchte, Ansätze der Netflix-Ära rauserkennen. Denn der Ansatz der ganzen Geschichte ist ja klar gewesen. Und es wäre auch, glaube ich, in früheren Jahren nicht darüber hinausgegangen. Nämlich, dass Liv Morgan den Judgment Day quasi implodieren lassen möchte, sich da einschleichen möchte sozusagen, um Rache an Rhea zu nehmen. Mittlerweile sind da zwei, drei andere Ebenen reingekommen, die es durchaus interessanter machen. Liv Morgan ist derzeit so interessant wie noch nie, muss man wirklich sagen. Habe ich in der letzten Show, glaube ich, auch schon angedeutet. Sie spielt mit den sozialen Medien ja unglaublich gut. Also da ist sie ja kaum zu toppen, was das angeht. Und das mit Dominik, mit ja, Damien Priest, der ja den Oberaufseher war, das fand ich ganz gut. Das ist wie so ein, man kennt diese Teenie-Filme aus den 80er, 90ern sozusagen, wo dann irgendwie die Kitties da mit 13, 14 in so einem Sommercamp sind, zum ersten Mal sich verlieben, zum ersten Mal rumknutschen. Und dann sind da die Aufseherinnen und Aufseher, die auch miteinander da rumtüdeln. Und irgendwie muss man da versuchen, den Überblick zu haben. Aber jeder macht irgendwie nur Schwachsinn. Und am Ende sind wir alle total glücklich, weil wir langsam erwachsen werden. So ein Gedöns. Und genau diese Rolle in dieser komischen Sommercamp-Komödie spielt Damien Priest. Ohne seine Coolness komplett zu verlieren, wie du richtig gesagt hast. Es ist so ein bisschen... Ja, also es geht schon ins Lächerliche teilweise, muss man sagen. Soll da auch hin, ohne dass es komplett abstürzt, zumindest im Moment. Und der Judgment Day war schon eine Zeit lang gefühlt tot, muss man sagen. Das war, ich glaube, Phipps Asmus hat das so schön gesagt, die waren schon irgendwie schon lange gestorben, aber nur zu faul umzukippen, so nach dem Motto. So ähnlich fühlte sich der Judgment Day tatsächlich lange, lange an. Durch Liv Morgan ist da was reingekommen. Man wartet jetzt ab, wie Rhea sich da einfügt, wenn sie wieder zurückkommen wird. Dominik profitiert unglaublich. Haben wir letzte Woche ja auch schon angesprochen. Dominik brauchte unbedingt irgendeinen neuen Bezugspunkt, dass Liv Morgan das ist, passt. Also die beiden brauchen sich, ich habe schon mal diesen Vergleich gebracht mit der Blume, die in der Wüste ist. Beide sind quasi diese Blume, die sich gegenseitig brauchen, wie die Blume das Wasser braucht. Also beide profitieren extrem voneinander. Finn Balor, haben wir auch schon seit zwei, drei Wochen gesagt, ist der Typ, der auch gerne mal ran möchte, aber irgendwie klappt es nicht. Aber vielleicht dann ja doch. Vielleicht sagt er dann, it was me all along oder irgend sowas. Man weiß es nicht, ja. Und JD McDonagh darf auch mal einen Titel in die Höhe renken. Und Kalito darf sich Pornofotos angucken. Also ist doch alles wunderbar. Nee, jetzt mal ohne Scherz. Das ist das Beste, was dem Judgment Day derzeit passieren kann. Judgment Day hatten ihre Hochphase, als Rhea den Judgment Day getragen hat und Dominik, der Heel war, den alle gehasst haben. Dann war leider Rhea verletzt. Sie war sowieso schon eine Zeit lang zu groß für den Judgment Day, muss man deutlich sagen. Der war fast schon so ein bisschen Ballast für sie. Aber dann war sie leider auch verletzt. Dominik hat sich dann irgendwie lange genug ausbuhen lassen und dann fiel den Leuten auch nicht mehr viel ein, was sie mit dem Judgment Day machen sollten. Diese Geschichte jetzt passt für Kalito. Es ist auch so ähnlich wie der Money in the Bank Koffer. Ja, er kriegt auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Und was machst du? Du beziehst diese Leute in die Storylines ein, lässt sie über Details interessant und die Storyline voranbringend erscheinen. Und das ist in Ordnung. Ja, also diese Segmente, du hast schon gesagt, man kann sie sich angucken. Alle machen einen guten Job und du weißt eben nicht genau, in welche Richtung es geht. Boah, viel mehr braucht es nicht. Und so leicht man das jetzt dahin sagt, das ist nicht leicht, sowas zu erzählen. Mal gucken, wie es weitergeht. Absolut, das ist ja das, was so prägend ist. Mal gucken, was passiert. Es ist einfach nicht so wie früher, wo du weißt, okay, das wird einfach alles vergessen werden. Hier hat man auch nicht vergessen, dass sich Finn Balor diesen Hotelschlüssel gekrallt hat, ja, und dass Damien da einfach noch immer sehr perplex ist und skeptisch, was da gelaufen sein könnte. Von daher bleibt es tatsächlich interessant und wir warten ab, was passiert. Ja, es war nicht nur die einzige Story, die durch die ganze Show ging. Es war natürlich auch die Story rund um Chad Gable und die Wyatt Six. Und hier hat man dann endlich klargestellt, also Triple H hat bei der Pat McAfee Show gesagt, Leute, der lebt, ist alles okay. Und wir haben den guten Chad dann aus dem SUV steigen lassen. Man sieht, er hat da eine, man hat sich um diese Platzwunde gekümmert und er hat sich schützen, also seine Handschützen vor die Kamera gehoben und er wollte jetzt nicht wirklich darauf eingehen. Auch Kathy Kelly hat es mehrmals probiert, hat auch Adam Pearce einfach mal gefragt, was der Sache ist, und er hat gesagt, das ist seine Geschichte, die gehört zu Chad Gable, und wenn er bereit ist, sie auch öffentlich in die Öffentlichkeit zu tragen, wird er das dann auch machen. Und auch hier werde ich mal schauen, dass wir das vorher mal alles durchgehen. Genau, es gab nämlich dann dieses Qualifying-Match um die Money-in-the-Bank-Geschichten. Chad Gable gegen Braun Strowman und Bronson Reed. Und tatsächlich konnte sich Chad Gable hier durchsetzen. Bei seiner Entrance hat man aber auch schon gesehen, dass dass während seiner Entrance-Musik irgendwie so... Es gibt ja bei jedem Superstar, auch bei diesen Barrikaden, irgendwie Superstar-eigene Grafiken, und die waren so irgendwie gestört durch irgendetwas. Und da konnte man schon erahnen, dass da was passieren könnte. Und es kam tatsächlich zu etwas, nämlich die Lichter gingen ähnlich aus wie beim Fiend damals. Und der Rauch im Ring wurde immer größer, es wurde dunkel. Und plötzlich sehen wir Sister Abigail, die reinkriecht, krabbelt. Gable sieht sie zunächst nicht und dann flüchtet er aus dem Ring. Er hat Glück, heute haben sie es nicht auf ihn abgesehen, sondern vielmehr waren sie auf der Suche nach Pat McAfee, der war nicht da, und sie haben ein Paket hinterlassen, und den hat Michael Cole an sich genommen. Und nach der Unterbrechung hat uns Michael Cole dann erzählt, ja, Leute oder Kinder, die das nicht kennen, das hier ist eine Videokassette. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwie so noch einen Videorekorder haben, um das abzuspielen. Glücklicherweise hatten wir das. Und das wird später abgespielt, aber ich bleibe auch gleich bei Chad Gable, denn dieser hat es versucht, mit der Alpha Academy wieder zusammenzukommen. Und hat gesagt, wow, Otis, Mann, Gott sei Dank bist du da. Also ich muss sagen, ich habe hier echt gerade ein Thema. Es läuft gerade nicht. Und wir müssen wieder gemeinsam hier zusammenkommen. Und Otis, muss ich sagen, überraschend, hat gesagt, du, Herr Gable, das wird nichts. Wir bleiben auf unserer Tour. Die Entschuldigung, das ist okay, nehme ich an, aber du bist nicht mehr Teil der Familie. Und er geht wieder rein. Maxine sagt, du, pass auf, es ist sehr schön, dass du okay bist, aber du hast Otis ziemlich verletzt, und das wird dauern, dass das wieder funktioniert. Glücklicherweise, er dreht sich um und sieht die Creed Brothers mit Ivy Nile, und die fragen, ob alles okay ist. Und er so, nö, Leute, so ab nicht, okay, ich brauche Hilfe. Und das war der Cliffhanger für wahrscheinlich die nächste Woche. Und wir sprechen jetzt gerne, falls du jetzt schon dazwischen grätschen möchtest, sehr gerne, gebe ich dir die Zeit. Ansonsten würde ich das Videopaket, beziehungsweise den Inhalt der Videokassette besprechen. Würde ich tatsächlich am Ende oder separat besprechen wollen, weil das für mich zu relevant ist, in Anführungszeichen. Mhm. Ich frage mich immer, wer da in die Halle gekrochen kam. War das jetzt Sister Abigail oder Abby the Witch? Das habe ich immer nicht so genau verstanden, weil eigentlich, oder wo haben die Kommentatoren das gesagt, wer das ist? Weil eigentlich ist es ja... Abby the Witch. Eigentlich ja, weil das ist ja, also alle von den Wyatt Six sind ja Charaktere aus dem Firefly Funhouse letzten Endes. Und ich meine, dass es Abby the Witch eher sein müsste, die da reingekrabbelt. Aber bei uns, ich habe mal geguckt, bei uns im Showbericht steht auch tatsächlich Sister Abigail drin. Aber ich glaube, es müsste tatsächlich eigentlich eher Abby the Witch sein. Ist aber auch egal, letzten Endes. Ne? Also zumindest egal ist es nicht, aber irgendwann wird sich schon aufklären. Okay, was ich gut finde, wenn, also erstmal ist das alles natürlich, man muss das immer mit einem gewissen Toleranzbereich zur Kenntnis nehmen, diese Geschichten um die Wyatt Six, ja, denn dass da irgendjemand einfach jetzt mal so reinkrabbelt und in der Woche zuvor Leute Krankenhaus bis vielleicht in die Nähe des Todes prügelnd zurücklässt, das erfordert ja eigentlich juristische Aufarbeitung in zwingender Art und Weise. Und da kann man jetzt nicht einfach nur Security verstärken und dann ist das gut. Also man tanzt, da haben wir ja mehrfach schon gesagt, auf einer sehr scharfen Klinge und kann links und rechts runterfallen. Aber wenn du es so machst mit den Wyatt Six, dann finde ich es eigentlich gut, wie man es hier gemacht hat. Dass man da wirklich, ich sagte ja schon, in feinen Dosen das dem Publikum verabreichen, dass du hier Abby the Witch reinkriegen, ich sage jetzt mal Abby the Witch, ja, vielleicht ist auch Sister Abigail, dass du sie reinkriechen lässt, die suchen nach Pat McAfee, finden die nicht und lassen dann das Video zurück. Ich frage mich auch, ach komm, Chris, lass uns das Video jetzt doch schon mal machen, weil es passt eigentlich nicht in den Kontext rein. Deswegen gebe ich dir auch schon mal das Video. Das macht vielleicht doch Sinn, das jetzt schon zu bringen, ja. Alles klar, ja. Also dieses Videopaket oder der Inhalt dieser Videokassette war für Pat McAfee gedacht. Und ich muss sagen, der Inhalt hat mich dann doch überrascht. Es ist ja düster, es ist auch dieses Rauschen, es ist auch zu sehen. Also man hat das natürlich produktionsmäßig bei WWE perfekt gemacht. Erinnert natürlich an die Zeiten, ich habe es tatsächlich noch miterlebt. Kassetten, die am Anfang so ein bisschen Probleme haben, damit es läuft. Und dann läuft es und wir sehen Uncle Howdy. Und er sitzt mit jemandem da und es ist tatsächlich Bo Dallas. Und zwar ohne irgendeine Maske. Und das war schon mal sofort überraschend, dass man das hier klar deutlich macht. Und jetzt spielt man natürlich ein bisschen mit uns. Ja. Und Uncle Howdy hat ein Interview quasi mit Bo Dallas. Und er fragt ihn eine Frage, die wahrscheinlich viele überrascht hat. Also er fragt ihn, ja, wie bist du mit dem Verlust von deines Bruders Bray Wyatt umgegangen? Und dann hat Bo Dallas davon erzählt, dass ihm grundsätzlich das genommen wurde, was ihm im Leben das Wichtigste war. Und dass er jetzt schwer damit umgehen kann und auch nicht daran glaubt, dass ihm etwas nochmal so eine Bedeutung haben würde. Und Uncle Howdy hat dann gemeint, ja, das Ziel wird wahrscheinlich sein, das Vermächtnis deines Bruders auszunutzen. Und Bo hat gesagt, das war eigentlich immer nur mein Ziel, so zu sein wie Bray. Und er sagte sogar ausbeuten, das fand ich interessant. Ja, exploit, stimmt. Das ist ein wichtiges Verb, glaube also, ich. Ja. Was viel aggressiver ist eigentlich. Genau. Und es war eigentlich immer so, dass er aufgeblickt hat zu seinem Bruder. Dass es eigentlich immer so war, das war sein Vorbild und er wollte eigentlich immer so sein wie er. Und das Ziel, das gemeinsame Ziel, der schönste Moment wäre es, gemeinsam an der Seite von Bray Wyatt die Karriere zu bestreiten. Und sie haben es auch fast geschafft, bis dann alles zerstört wurde. Und diesen Schmerz, den er fühlt, den wird so niemand mitfühlen können. Und er fragt sich nun, was er tun soll. Und er fragt dann, Uncle Howdy, du, haben wir es geschafft, dass sich alle an Bray Wyatt erinnern? Und Uncle Howdy, ja, so halb lächelnd sagt, ja, das haben wir. Und die Kassette ging zu Ende. So. Und das ist natürlich jetzt eine super spannende Sache. Und wir haben in der Vorwoche ja auch unsere, ich möchte nicht sagen, Probleme oder so ein bisschen Vorsicht gelten lassen, wie man das fortführt. Und ich muss sagen, und ich kann auch Leute verstehen, die sagen, boah, Mann, mit Leuten, die verstorben sind, irgendwie in die Storylines mit zu integrieren, ist so ein Thema. Und ich habe oft genug gesagt, ich mag es überhaupt nicht, wenn man das mit Dusty Rhodes macht, auch damals mit Charlottes Bruder. Aber um ehrlich zu sein, Leute, ich glaube, das passt hier wirklich sehr, sehr gut. Das Stable heißt Wyatt Six. Es ist quasi das Vermächtnis. Und ich weiß, das sind dann immer so Floskeln, da wo man auch Leuten dann, die man Leuten sagt, die so einen Verlust hatten, ja, der wird immer in unserem Herzen leben und alles und bla blub. Aber in diesem Fall, glaube ich, passt es sehr gut. Und ich glaube, dass alle in dieser Familie auch kein Problem damit haben, sondern vielmehr auch das irgendwie machen wollen. Und dass das vielleicht auch etwas ist, was Bray sehr gerne hätte so fortführen lassen wollen. Unabhängig davon, ist das hier ein Segment? Ich finde, das ist ein super Stichwort, was du gesagt hast, diese Dosierung. Man gibt uns jetzt sofort eine Pause von dem Großteil von den anderen Stable-Mitgliedern. Sie haben jetzt nicht einfach random noch jemanden attackiert, sondern sie haben uns eine neue Tür, a new layer, einen neuen Strang in dieser Geschichte aufgemacht, nämlich Bo Dallas, der sich zeigt und ein Interview macht mit Uncle Howdy. Und natürlich denkt man jetzt, ah, okay, ist da jemand anderes unter der Maske? Ist einfach, spricht er mit sich selbst und dass man Bray Wyatt auch namentlich sofort erwähnt und dass man hier diese Brutalität und auch den Grund dieser Attacke mal außen vor nimmt und einfach darüber redet, wie es Bo Dallas geht mit diesem Verlust. Und dass dieses Video eigentlich für Pat McAfee gedacht war, das finde ich, sind so super spannende Geschichten, die vollkommen richtig gewählt wurden. Denn jetzt bekommen wir eben einfach noch eine Pause und das zieht sich jetzt. Und so kann man das, glaube ich, längerfristig auch spannend halten. Ich denke, das größte Problem unter Vince McMahon und Fiend und Bray war einfach immer, dass alles sofort zu groß wurde. Der Fiend, der im ersten Match irgendwie 20 Finisher abbekommt und trotzdem nicht gepinnt werden kann, inklusive roten Hell in a Cell und alles. Aber hier bekommen wir einfach langsame und super Story-Erzählung. Und bevor ich viel weiter dir nehme, Zeit nehme, möchte ich nur noch abschließend sagen, ich persönlich glaube nicht, dass ich Bo Dallas so gut in Erinnerung habe, aber das hier ist großartige Arbeit. Mehr möchte ich nicht sagen. Das möchte ich einfach nachhallen lassen. Das war großartig, wie er das gemacht hat. Also ich habe da gar nichts hinzuzufügen und du hast mir auch nichts genommen, Chris. Alles gut. Es ist richtig, glaube ich, wie du das mit den Wyatt Six jetzt erzählst. Ich verstehe nicht, warum diese Videokassette jetzt unbedingt zu Pat McAfee gesorgt hätte. Ich sehe da den Sinn jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also vielleicht erklärt man es uns, vielleicht ist es einfach eine Logiklücke. Das müssen wir abwarten. Ich finde es genau wie du schwierig, reale Todesfälle in Wrestling-Stories einzubauen. Das tragische Lowlight war damals mit Lotte und Paige und dem Bruder von Lotte. Das war ganz schlimm. Ich meine, das war 2016 oder so. Ja, das war furchtbar. Da, wo ganz, alle ganz geweint schlimm. Haben dann, und das war nichts. Ganz, ganz schlimm. So, ich fand es auch hier tatsächlich zuerst ein bisschen grenzwertig gewissermaßen. Allerdings, wenn du ein Stable die Wyatt Six nennst, wenn du es um die Legacy von Bray Wyatt aufbaust, ist es irgendwo auch nachvollziehbar, das dann so zu machen. Dann ist es die Frage, wie machst du es und wer darf sich dazu halbwegs glaubhaft äußern, und dann kann es eigentlich nur Bo Dallas sein, der Bruder von Bray. Ich finde es immer wieder, ich habe es damals schon faszinierend gefunden und ich finde es jetzt auch wieder interessant, wie ähnlich, die sich vom Gesicht her sind und von der Augenpartie. Und wenn du Bo Dallas den Bart wachsen lässt, wenn du ihn entsprechend gucken lässt, dann hat man fast das Gefühl, Bray spricht, wenn er die Stimme auch entsprechend anpasst. Er ist ja früher immer mit dieser hohen Bo-Leaf-Stimme durch die Gegend gelaufen. Das erkennt man dann bei solchen Geschichten auch. War auch, glaube ich, gewollt. Ich habe Bo Dallas immer als überragend am Mikro gesehen. Ich fand ihn mit seinem Bo-Leaf-Gimmick überragend, was Promo und Interview angeht. Und das habe ich, glaube ich, auch bei X, ich bin da ja kaum noch unterwegs, aber ab und zu gucke ich mal, bei X auch repostet, wie es jetzt heißt. Man tweetet ja nicht, man postet. Das war zu der Zeit, als Bray Wyatt mit Matt Hardy Tag-Team-Champion war. Oder Tag-Team-Herausforderer, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es eine Fehde mit dem B-Team, mit Curtis Axel und Bo Dallas. Die hatten ja auch kurzzeitig mal die Tag-Team-Championship gehalten. Da hatte Bo Dallas Bray Wyatt nachgemacht. Sein Bruder hat sich so einen komischen Bart angeklebt und hat quasi im Bray Wyatt-Stil gesprochen. Es war 1:1, also großartig. Also ich habe es, wie gesagt, geretweetet, könnt ihr sonst auch gerne mal angucken. Das findet ihr aber auch sonst, ihr müsst gar nicht jetzt bei Twitter schauen. Googelt einfach mal, dann kriegt man das relativ entspannt hin. Also der war immer schon großartig, finde ich, und ist auch immer unter Wert rausgegangen, was solche Sachen angeht. Hier passt es wie die Faust aufs Auge. Für mich war da jetzt nichts überraschend, weil ich Bo Dallas immer großartig fand. Ja, ich hätte auch liebend gern das Bo-Leaf-Gimmick. Ich habe es ja auch schon im Podcast mehrfach gefordert oder die Hoffnung geäußert, dass da irgendwas in die Richtung nochmal kommt. Wird nicht mehr kommen, leider. Aber komischerweise, alle, die du früher fragst, wenn du sie fragst, kennst du noch Bo Dallas, der Bo-Leaf hat? Jeder kennt ihn, ja. Also da gibt es tausend andere Has-Beens, die gekommen und gegangen sind, wo sich niemand dran erinnert. Aber an dieses Bo-Leaf-Gimmick erinnert sich jeder. Komischerweise. Also das hat auch da schon gezeigt, dass er aus Mist richtig was gemacht hat mit diesem Gimmick. Und deswegen hat es mich einfach tierisch gefreut, dass Bo Dallas, für den ich ja immer eine schwache Seite habe, hier so glänzen konnte, die Storyline vorangetrieben hat. Vor allen Dingen auch Netflix-Storytelling. Ja, welche Ebene war das? Das ist ja eigentlich eher die Meta-Ebene, weil Bo Dallas ja eigentlich Onkel Howdy verkörpert, in echt, in Anführungszeichen. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Ja, also in echt ist Bo Dallas ein Charakter, der nie entlassen wurde bei WWE, und Onkel Howdy ist so ein Special eigener Charakter. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so gemeint, dass Onkel Howdy jetzt quasi mit sich selbst gesprochen hat oder dass Bo Dallas mit seinem alter Ego gesprochen hat oder was auch immer. Vielleicht ist es so gemeint, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. So, das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir Bo Dallas als Bo Dallas sehen bei WWE und Bo Dallas als Onkel Howdy sehen bei WWE. Also kann sein, dass Bo Dallas irgendwie in diese Storyline tatsächlich eingebaut wird. Muss man mal gucken. Wenn ja, bin ich gespannt, wie man es macht. Kann aber auch sein, dass das quasi die Metaebene ist und dass Bo Dallas quasi eher in seinem Psychokopf mit seinem alter Ego Onkel Howdy gesprochen hat. Das müssen wir auch mal abwarten. Vielleicht macht man es auch mit Fiend, so Fiend und Bray. Die hatten ja auch zwei. Irgendwie so. Genau. Aber dann bin ich gespannt, wie man das auf eine Videokassette packen will, ehrlich gesagt. Also das ist dann auch, da kommt die Realität dann wieder so ein bisschen ins Spiel. Also wie man es, also wie gesagt, bei dieser Storyline ist so Realität immer so eine Sache. Das haben wir ja auch schon angesprochen. Aber zumindest hast du was, worüber man philosophieren und diskutieren kann. Und wenn wir jetzt alleine diese Promo uns angucken, war sie stellenweise hart an der Grenze zu Standard-Kitsch, Promo-Kitsch. Aber dann doch mehr als das, weil sie eben von Bo Dallas großartig delivered wurde und weil man eben weiß, die beiden waren, die waren ja nun mal Brüder. Und klar, das wird schon legit ein Stück weit sein. Gut, vielleicht ist er auch froh, dass sein blöder Bruder endlich weg ist. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie böses Blut zwischen den beiden war. Sollte mich sehr wundern, ja. Also hat man nie irgendwie groß was von gehört, was jetzt nichts heißen muss. Also wissen es nicht, ist auch nicht wichtig, aber es war einfach stark gemacht und deswegen bin ich da absolut bei Chris. Stichwort Chad Gable gefällt mir tatsächlich auch, was man da mit ihm macht. Auch hier muss man es mit der Realität eben nicht so genau nehmen, aber er ist ein prägender Faktor jetzt bei Raw. Er hat die Big Guys besiegt, das ist ja auch wichtig, dass er jetzt im Money in the Bank Match ist. Er gewinnt also mal wieder endlich. Er kriegt die Backstage-Segmente mit der Alpha Academy, was mir auch wieder gut gefallen hat, das Segment. Sogar Maxine Dupree fand ich stark diesmal, war fast die stärkste im Segment, als sie sagte, wir sind froh, dass es dir gut geht und ich rede mal mit Otis, mal gucken, was da ist, gib uns mal ein bisschen Zeit und so weiter. Riecht fast ein bisschen nach Face-Turn, wird mir völlig gegen Strich gehen, ehrlich gesagt, aber muss man mal abwarten, vielleicht bleibt es auch heelig und er macht jetzt mit den Creed Brothers was und macht seine neue Alpha Academy und muss dann gegen die Faces. Also es passiert was. Und Chad Gable hat gewonnen. Ja, also er ist improved seit der Vertragsverlängerung. Er ist in einer großen Storyline oder in einer relativ großen Storyline. Also eigentlich nach den Wyatt Six immer noch die prägende Storyline bei Raw. Und deswegen bin ich damit happy, weil alle Beteiligten machen es immer noch gut und du hast eine Richtung, du weißt nicht genau, welche es ist, du weißt nicht, wo sich's ausgeht nachher im Endeffekt, aber es wird eine Geschichte erzählt und viel besser kannst du es beim Wrestling nicht machen. Ich übergebe jetzt an dich, weil hier gewittert es gerade, ich muss schnell die Markise noch einziehen, dann gib mir bitte 2 Minuten, solange musst du, kannst du jetzt schon mal das nächste Qualifying-Match oder was auch immer, wir haben ja noch ein bisschen, Ludwig Kaiser haben wir ja auch noch, ist ja noch so viel da, bis gleich. Sehr gerne, bis gleich, ja. Genau, also wir gehen dann wieder nach oben in dieser Monday Night Raw Ausgabe und dort gab es ein Match zwischen Ludwig Kaiser und Bron Breakker. Davor hat auch Bron Breakker ein schönes Segment gehabt, beziehungsweise eine Promo mit Jackie Redmond. Dort hat er auch gesagt, du pass auf, Bron Breakker ist sehr schnell und auch sehr stark, das musste ich auch leider spüren. Aber heute wird er beweisen, dass der Weg von Kaiser der ist, der von Erfolg gekrönt sein wird, mit einem Sieg über Bron Breakker. Und tatsächlich konnte sich Kaiser auch bezwingen, also er konnte ihn besiegen, mehr Disqualifikation. Nachdem Sheamus Ludwig Kaiser attackierte, da ist ja auch eine eine Fehde dahinter. Und danach gab es sowas wie ein Brawl zwischen Sheamus und Kaiser. Und Sheamus wollte Kaiser eigentlich auf das Kommentatorenpult knallen, aber es gab dann den Spear gegen Sheamus und gegen Ludwig Kaiser. Und das Match, das Bron verloren hat, hat er so nicht auf sich sitzen lassen wollen. Und ging dann auch backstage relativ schnell zu Adam Pearce, hat da lautstark an dessen Bürotür geklopft. Und hat ein Match gefordert gegen Intercontinental Champion Sami Zayn, denn er hat diese Eingriffe ziemlich satt und ohne jener Eingriffe hätte er auch alles gewonnen. Sami Zayn steht da dahinter und sagt, du Braun, kein Problem. Ich gebe dir sehr gerne dieses Match und du musst mir nur sagen, wann und wo. Und Sami hat gesagt, Money in the Bank, kein Thema, machen wir. Und Adam Pearce hat gesagt, it is official. Ich persönlich hätte sehr gern dein Booking genommen, also vielleicht schreiben wir da Triple H eine Mail, ein Fatal 4-Way-Match hätte ich da eher sehr gern gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sheamus gegen Ludwig Kaiser es auch Money in the Bank schafft auf die Karte. Ich wäre sehr froh und wäre auch cool, wenn Kaiser gewinnt jenes Match, aber... Im Moment ist er ja leider verletzt, ne? Das ist auch ein Problem. Kaiser ist verletzt? Ja, da muss man jetzt gucken, wie sich's ausgeht. Er hat sich wohl am Arm verletzt und er war wohl geplant fürs Ladder-Match tatsächlich. Und jetzt muss man mal gucken, ob er nächste Woche antreten kann. Weil das, meine Fresse, das ist so ein Push, kriegst du so schnell nicht wieder. Nee. Ja, das sind halt so die Themen. Ich meine, vielleicht haben wir Glück, unter Vince McMahon wäre natürlich schon längst weg jetzt, aber vielleicht hat Triple H ein bisschen mehr Geduld. Aber das kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn man sieht, dass, also man geht nicht die vollen 100%, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, gegen Bron Breakker, auch wenn es wieder Disqualifikation ist, er wurde hier nicht gesquashed, er wurde nicht besiegt. Er hat eine Fehde, die fortgeführt wird, regelmäßig bei Monday Night Raw. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und im Moment hält man ihn auch fern von Gunther, was ich im Moment auch gut finde. Denn Gunther hat die beiden halt eher so wie Schoßhunde behandelt, was langfristig einfach nicht gut war für jemanden mit so einem Talent. Vinci leider im Moment noch vom Erdboden verschluckt, sehr, sehr schade, denn ich glaube, dass auch in diesem sehr viel Potenzial stecken würde. Von daher bleibt es abzuwarten, wir haben Breakker gegen Sami Zayn und ich muss sagen, es kommt, nächste Woche ist die Preview, deswegen ja, werde ich dazu jetzt nicht viel sagen, aber finde ich cool, dass Breakker jetzt mal da sein erstes Pay-Per-View-Match bekommt im Main-Roster. Money in the Bank, Qualifiers. Und ich muss sagen, bei Money in the Draw geht es ja eigentlich auch weiter mit dem richtigen Sieger, beziehungsweise in diesem Fall Siegerin. Auch wenn, ja, Kairi Sane drunter leiden muss. Lyra Valkyria gewann gegen Kairi Sane und Shayna Baszler ist damit im Money in the Bank Leitermatch. Nach 8,5 Minuten hat sie das Ding gewonnen. Dann gab es eben das Triple Threat Match bei den Herren. Dann haben wir um vollständigkeitshalber ein Tag-Team-Match gehabt an Holy Union. Die amtierenden WWE Women's Tag-Team Champions haben gegen Caden Carter und Katana Chance gewonnen, aber danach gab es eine Attacke von Damage Control. Die haben ja irgendwie, also Io Sky vielmehr, hat ja eine Konsequenz gefordert, sonst würde sie es irgendwie selbst erzwingen und sie haben hier die Tag-Team Champions mal auseinandergenommen. Wird sich zeigen, ob da was passieren kann. Bei Damage Control im Moment, wir haben es ein bisschen angesprochen, so zu dritt finde ich das gar nicht so schlecht, aber sie verlieren sehr oft. Dakota Kai hat nächste Woche ein Qualifikationsmatch und ich denke, ihr wisst, wen ich die Daumen drücken werde. Karrion Kross auch in einer Mini-Fehde mit New Day hat Kofi Kingston besiegt und hat am Ende die 7 hochgehalten. Ich glaube, das identifiziert die Anzahl an Leuten, die World Champions waren, die er auch besiegt hat. Ist ein weiter Weg für Cross, aber ist mal ein Ansatz. Mehr möchte ich da noch nicht irgendwie hineininterpretieren. Und dann das Tag Team Championship Match als Abschluss der Show. Was ich auf jeden Fall hervorheben möchte bei dieser Ausgabe, was ziemlich cool ist, wir haben tatsächlich so 5-6 Stories, die wöchentlich weitererzählt werden, in kleineren oder größeren Rahmen. Und das ist ziemlich cool, weil was so bei unter Vince hart gefehlt hat, du hast eine Story gehabt, mit Glück hat die auch funktioniert, weil irgendjemand einfach großartig gearbeitet hat. Er wurde herausgezogen von CM Punk, dann von Daniel Bryan, dann gab es irgendwie so einen Seth Rollins-Effekt, der einfach, glaube ich, als erster einfach diesen WWE-Stil ein bisschen gesprengt hat und so weiter und so fort. Aber du hattest halt dann nie wirklich etwas Gutes. Ich habe Eric Rowan schon angesprochen und das war nur die Spitze des Eisbergs. Aber jetzt hast du tatsächlich so auch mit Karrion Kross, der hat ja letzte Woche einen von New Day auch herausgefordert. Das hat man dann fortgeführt. Du hast Liv Morgan mit dem Judgment Day, du hast die Wyatt Six, du hast Chad Gable mit der Alpha Academy, mit den Creed Brothers. Du hast auch Damage Control, die jetzt schon Woche für Woche auch zumindest Matches haben. Die sagen, wir müssen da jetzt mehr machen. Also bin ich tatsächlich sehr zufrieden mit Monday Night Raw. Gleichwohl war SmackDown einfach so die dominantere Show. Aber Raw darf sich auf jeden Fall nicht verstecken. Ich denke, man hat alle Stories sehr gut fortgeführt. Und tatsächlich bleibt super spannend, wie man vor allem bei mir im Moment mit den Wyatt Six weiter vorangehen wird. Und wie man das, ja, in welche Richtung man das führt. Denn irgendwie so ein Ziel muss man ja uns demnächst auch zeigen, damit wir wissen, aha, okay, daher kommt die Motivation. Ja, oder das Ziel zeichnet sich, sag ich mal, erst im Rückblick ab. Also das, ich bringe es jetzt zum 5 Millionsten Mal, den Bezug zu Breaking Bad oder Better Call Saul. Da wusste man häufig auch nicht, in welche Richtung es überhaupt geht. Und es hat sich dann erst im Rückblick erst herausgestellt, worum es dann ging. Und damit hätte ich bei WWE tatsächlich gar keinen Stress, wenn man es so erzählen würde, dass man quasi jede Woche, bei manchen weiß man, wo sie hinwollen, bei manchen weiß man es nicht. Bei denen, wo man es weiß, wird man vielleicht dann auch eines Besseren überrascht. Ja, vielleicht sagt Liv Morgan, Rhea ist mir egal, Dominik auch. Eigentlich war es JD McDonagh die ganze Zeit, den ich haben wollte. Oder irgendwie sowas. Da wäre ich total happy, wenn man das so erzählt und immer ein paar Swerves einbaut. Und du bist bei WWE auf dem Weg. Du hast es ja gesagt, auch das mit Karrion Kross, dass er die 7 hochhält. Ich dachte, das wären, also es kann nicht die Anzahl der Siege sein, die er im Main Roster hat, weil so viel hat er nicht. aber dass du auch wirklich den belanglosesten Storylines einfach mehr gibst, als einfach nur ein Match. Und sei es, dass er jetzt irgendwie diese Finger da in die Luft hebt, du kannst dann nächste Woche wieder dran anknüpfen. Und ich bin wirklich ich bin entsetzt, dass WWE das über Jahre, ich will nicht sagen Jahrzehnte, aber über Jahre nicht hingekriegt hat, solche Sachen zu erzählen. Auch die von dir zu Recht angesprochenen Storylines, das waren ja keine wirklichen Storylines, es waren Sachen, die von überragenden Charakteren getragen worden sind. Und die Story hat man drumherum geschrieben. Das war bei der Bloodline fing es an, so ein bisschen anders zu werden. Da war es zwar auch noch sehr geprägt von Roman, es war sehr geprägt von Heyman, es war sehr geprägt von der Interaktion und dem Setting, was die Bloodline angeht. Das war noch sehr viel WWE Oldschool Storytelling, aber da hat sich's gegen Ende auch schon so ein bisschen angedeutet, okay, wir gehen über die Grenzen des WWE Storytellings hinaus. Und jetzt gerade ist es ja wirklich, wir haben es mehrfach gesagt, ist es ja weit über das WWE-Storytelling hinaus. Und wir müssen jetzt auch mal gucken, ob es wirklich so weitergeht. Derzeit ist es ja fast zu gut, um wahr zu sein. Du hast ja gefühlt in jedem Match irgendeine Bedeutung dahinter. Irgendeine Story, die nebenbei läuft oder die gerade auf den Weg gebracht wird. Also wirklich, ich habe fast Angst, das Ganze so lobend darzustellen, weil es zu schön ist, um wahr zu sein derzeit. Und deswegen warten wir auch mal die nächsten Tage und Wochen ab. Das Einzige, was wirklich blöd ist, Stichwort Intercontinental Championship, klar, ein Fatal Four wäre geil gewesen, aber ich hätte auch andererseits Ludwig Kaiser unsagbar gerne im Leather-Match. Also er wäre auch einer von denen, denen das so gut tut, A, da drin zu sein und B, vielleicht sogar zu gewinnen. Das wäre natürlich krass. Also ich traue ihm zu, dass er ein überragender Kofferträger, by the way, ist. Ja, Ludwig Kaiser als Kofferträger, besser kannst du es gar nicht haben als WWE. Der versnobte, arrogante Deutschland-Heel sozusagen, der jede Woche da mit dem Koffer reinkommt und sagt, wie toll er ist und wie doof die anderen sind. Für mich wie gemalt, ehrlich gesagt, als Kofferträger. Die Amis werden ihn schon hassen, also keine Angst. Derzeit sind sie negativ bis verhalten, aber da ist noch Luft nach oben drin, weil der einfach zu gut ist. Ja? Also passt eigentlich alles vom Storytelling her. Und ich weiß, ich klinge überschwänglich gerade, was die positiven Resonanzen angeht. Aber es ist wirklich, wirklich gut derzeit. Und Chris, wir können eigentlich nur hoffen, dass es so weitergeht. Money in the Bank wird, glaube ich, auch sowohl, wie soll ich sagen, etwas sein, auf das das Storytelling einerseits hin erzählt, andererseits auch wieder nur eine Etappe im Rahmen des Long-Term-Storytellings sein. Und ich wiederhole mich auch jetzt, Entschuldigung, das ist doch alles, was du von einem Wrestling-Produkt erwarten kannst, oder? Auf jeden Fall, weil was ich gemerkt habe, auch in den Pay-Per-Views jetzt davor, die letzten 3, 4, waren es halt, dass so vor mir eine relativ nackte Matchcard stand, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das macht irgendwie Sinn, ja, da, die beiden haben was miteinander zu tun, okay, langweilig. Jetzt hat man irgendwie es bei mir geschafft, mehrere interessante Zusätze für Money in the Bank zusammenzuklappen. Denn du hast ja irgendwie jetzt bei jedem sowas Interessantes dabei. Die Leiter-Matches tragen sich sowieso von selbst, aber das Teilnehmerfeld besteht halt nicht irgendwie so aus Orton oder Owens oder Zayn oder diese alten Garde, die das einfach alles nicht mehr brauchen, sondern du hast da irgendwie junge Hüpfer, die jetzt versuchen, sich zu beweisen. Dann hast du eben Sammy und Breaker. Du hast mit Breaker einfach einen jungen, frischen Mann, den du halt, das ist das, du hast den über Wochen aufgebaut, am Anfang mit Jobber. Dann hat er gesagt, das reicht mir nicht. Dann hast du ihm mehr Aufmerksamkeit gegeben. Du hast ihm diesen großen Spot gegeben mit diesem Spear. Du hast ihn Ricochet aus der WWE befördern lassen. Und dann währenddessen hast du halt eben auch so die Storyline rund um die Wyatt Six, weil wir können jetzt zu diesem Pay-Per-View hingehen und sagen, wir haben zwar die Matchcard, aber wer weiß, vielleicht greifen die ein. Was ist mit Chad Gable? Und wenn sie nicht eingreifen, ist das ja auch kein Problem. Aber ich denke, was die WWE im Moment schafft, ist es einfach länger Spannung zu halten. Denn sie werden vielleicht auch bei Money in the Bank diese Security-Leute aufstellen. Und wenn es nur das ist, sage ich, fair enough, das reicht mir, denn ich habe sie in jedem Moment erwartet. Und das ist irgendwie so, das hat mir gefehlt in den letzten Pay-Per-Views. Und diese Zusatzgeschichten zu jedem einzelnen Superstar, das ist ja das, was auch deren Charakter ausmacht. Du hast auch jetzt Cody Rhodes irgendwie, wo du sagst, okay, der ist jetzt nicht mehr irgendwie nur noch so der aalglatte Face, sondern er ist jetzt pissig und wurde von Jacob Fatu einfach komplett ins Krankenhaus befördert, ja. Oder eben Chad Gable. Bleibt er bei der Alpha Academy, gründet er eine neue Alpha Academy mit den Creed Brothers, was natürlich Stoff bietet für ein Intergender Six-Woman oder Six-Man-Tag-Team-Match. Ist er besessen? Vielleicht wird er ja auch irgendwie durch die Wyatt Six irgendwie nochmal zu einem anderen Mann. Also das sind einfach so tolle Sachen, die nicht nur in einer Woche aufgebaut wurden, was mir bei AJ und Cody so genervt hat, sondern über mehrere. Und deswegen hast du auch Bock, dann aufzudrehen und diesen Pay-Per-View zu schauen. Und das ist höchst erfrischend und es ist zugegeben im Moment zu schön, um wahr zu sein. Ja, das muss ich auch sagen. Ich bin auch so wie ein verschüchtertes Kätzchen, das lange Zeit draußen leben musste und von Restaurantleuten weggetreten wurde und plötzlich kommt da ein junges Kind oder ein Mädchen und gibt mir so ein Stück Fleisch ab und ich traue mich noch nicht ganz hin. Deswegen bleibe ich noch vorsichtig, krall mir dieses Stück Fleisch und lauf schnell davon, bevor mich die WWE enttäuscht. Ja, wer weiß, ob noch ein zweites Stück oder der Käfig kommt. Ne? Ja, Chris, mit hervorragenden Vergleichen. Chris, das Kätzchen werde ich mir jetzt nicht merken. Aber ich finde, das hast du sehr schön formuliert. Ich habe sofort verstanden, was du meintest. Ja, damit sind wir diese Woche auch schon durch. Durch ist gut oder schon ist gut. Wir haben schon 2 Stunden gelabert. Deswegen kommen wir ganz, ganz kurz zu den Usern. Grüße gehen raus an Phil Brooks. Er schreibt zuerst, puh, gut, dass ich Montag nicht bei Raw war. Kurz später schreibt er, ach verdammt, wäre ich doch mal lieber bei Raw geblieben und nicht bei SmackDown. Ja, in der Tat, das ist dann der böse Ausgang für unseren guten Phil Brooks. Er fand zum Beispiel sehr gut, dass das Wyatt-Debüt One Cut war. In der Tat, das fanden wir auch großartig. Und er sieht es ähnlich wie wir. Er hat sogar derzeit Bock, 3 Stunden Raw sich anzugucken, weil A, viel passiert und das Storytelling eben funktioniert. Er fragt, was unsere größte Überraschung bei der EM ist. Ja, wir gucken ja ab und zu mal rein. Also Chris, nerve ich eigentlich bei jedem Spiel mit irgendwelchen dusseligen Kommentaren. Ja, was würdest du anderes sagen? Georgien wird man wohl sagen müssen als große Überraschung. Chris, was sonst? Österreich vielleicht auch noch, aber das war für mich keine Überraschung, ehrlich gesagt. Kroatien, eine negative, ja. Ja, gut, da würden wir, glaube ich, jetzt ein großes Fass aufmachen, wenn ich da jetzt loslabe, was da bei Kroatien los ist. Aber ich muss sagen, Georgien, das war astrein gestern und Österreich. Ähnlich wie WWE, das ist zu schön, um wahr zu sein. Deswegen bleibe ich auch hier vorsichtig. Aber sie haben ja interessanterweise, ich habe mir diese Bracket angesehen, die vermeintlich leichtere Seite erwischt. Und das ist ja gar nicht mal so schlecht, weil theoretisch könnte man ja Niederlande oder Rumänien bekommen. Machbar. Vor allem Niederlande haben sie ja bezwungen. Von daher läuft das ja im Moment. Ja, ich würde sagen, überraschend, aber mit Ansage bei Österreich. Also wenn man das irgendwie so versucht, widersprüchlich zusammenzufassen. Natürlich ist es überraschend, aber es kommt nicht von ungefähr, dass Österreich eine doch wirklich starke EM spielt, wenn man sich die Ergebnisse vorher anguckt. Okay, das war es jetzt von unserem nervigen EM-Podcast. Es war auch eine Frage, wann kommt unser EM-Podcast? Ja, er kommt nicht. Also so weit wollen wir uns jetzt nicht auf fremdes Terrain begeben. Wobei Chris und ich, also Fußball finden wir schon gut. Ich habe auch jahrzehntelang gespielt. Chris, du auch, ne? Du hast auch schon. Ich habe auch gespielt, auch, ja. Also, ich vermisse es ein bisschen, aber meine Zeit ist vorbei. Ja, meine ist auch vorbei. Also wir waren ja beide kurz davor, Profis zu werden, aber haben uns dann für die Podcast-Karriere entschieden. Ja, ich habe den Dalic abgesagt. Ich wollte nicht dem Modric die Show stehlen. Den kam auch noch vor der EM. Na, willst du noch mal wissen? Ich so, nee, keine Zeit. Also schwierig, ich muss mit Chris Podcast machen. Aber ich bin auch im falschen Land, das kommt noch dazu. Aber der User Royal Rumbler sagte, es hat Spaß gemacht, zuzuhören bei uns wieder und sieht auch wie wir durch den Wechsel zu Netflix in der Tat neue Möglichkeiten, was cineastische Aspekte angeht. Dann hat er uns noch eine Frage gestellt und meint, man könnte mehr vorproduzieren, in der Tat, das kann man und zwar auf einem sehr hohen Niveau könnte man das dann auch entsprechend Videos einbauen und so. Was haltet ihr von der Idee? Ja, sehen wir tatsächlich genauso, haben wir in diesem Podcast auch schon gesagt. Don't Say My Full Name hat eine Frage gebracht, über die man stundenlang diskutieren könnte. Ich versuche sie relativ kurz und knackig zu beantworten, weil wir zeitlich doch schon sehr weit vorangeschritten sind. Wie würden die Wyatt Six gebookt werden, wenn Vince McMahon noch für das Booking zuständig wäre? Ich glaube, die Storyline wäre jetzt schon zu Ende. Ich glaube, das wäre schon gegen die Wand gefahren jetzt. Das wäre eine Katastrophe. Wahrscheinlich hätte man irgendwie irgendjemanden ans Kreuz genagelt oder sowas und man hätte mit sehr viel Hokuspokus und so Übernatürlichen gespielt. Wahrscheinlich wäre auch Alexa Bliss schon längst zurück und nach 2 Wochen hätte man halt irgendetwas gemacht, was man einfach nicht mehr widerrufen kann. Das angesprochene Fiend-Zeug, wo Seth ihn ermordet, irgendwie im Hell in a Cell. Und dann gibt es eine DQ in einem Hell in a Cell und wir alle fragen uns, was für eine Scheiße ist das eigentlich? Wobei, es sind ja noch nicht alle Charaktere des Firefly Funhouse wieder aktiviert. The Boss fehlt ja noch. Also Vince hätte sich selbst quasi als der The Boss, also er war es ja gewissermaßen sehr deutlich, er taucht auch nur sehr selten beim Firefly Funhouse auf. Aber da hätte Vince sich schon selbst wieder reingebuckt und damit die ganze WWE zerstört. Ja, also wir glauben, es wäre auf jeden Fall kritischer, was das Storytelling angeht. Ja, damit übergebe ich an Chris. Du kannst ja vielleicht 2, 3 random rauspicken. Es waren ja wieder, glaube ich, 50 Kommentare auf YouTube. Hashtag NoKI. Viel Liebe und vielen Dank an euch. Wir gehen da das nächste Mal wieder ein bisschen ausführlicher ein. Aber derzeit, also wie gesagt, wir haben schon 2 Stunden hier voll gelabert. Irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen, leider. Ja, genau. Es sind 62 Kommentare tatsächlich. Also unglaublich. Vielen, vielen Dank. Der Hashtag NoKI führt sich weiter fort und es sind ziemlich gute Kommentare, aber ich möchte hier, es ist schade, dass wir so weit fortgeschritten sind, ich wollte dich das eigentlich privat fragen, Joe Hendry hat ja bei NXT ein Debüt gegeben, es gibt ja dort auch die Zusammenarbeit mit TNA und ich habe zugegeben von dem echt noch nichts gehört, aber als ich diese Entrance gesehen habe, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ja, mega. Dieser Typ ist unglaublich gut, das ist so frech, diese Musik und wie er sein Mimikspiel. Das ist on another level. Also ich muss sagen, dieser Typ begeistert mich und das hat auch der User Belkin geschrieben, wie großartig ist bitteschön Joe Hendry. Doppelt und dreifach unterstrichen. Bin super gespannt, ob man da was weitermacht. Und dann viel Lob eben auch von den Usern. Unglaublich intensive Promo von Bo, Dr. Blue Jules. Unglaublich, welch gute Shows die WWE im Moment produziert. Keith Flick. Raffaele Di Ruvo, diese Bloodline-Story auch noch im 4. Jahr so heiß zu halten, das muss man erstmal schaffen. Dann, was hat man hier? Top-Ausgabe von Disgusting, Jacob Fatu mit einem super Debüt. Also ich würde euch sehr gern alle irgendwie namentlich erwähnen, aber wir sind echt weit fortgeschritten. Wir werden schauen, dass wir das irgendwie besser irgendwie in den Griff kriegen, aber Sebastian Brandt, wann kommt endlich der EM-Podcast? Den gibt es immer so eine 30-Sekunden-Ausgabe in jedem Weekly. Also nächste Woche kriegt sie dann auch wieder 30 Sekunden. Schöne Grüße. Fortunate, Die Fehde mit Drew ist wohl das Highlight der WWE. Ich hoffe ja, dass man bei Drew gegen Punk noch AJ irgendwie mit involviert, der Phenomenal One. AJ Hiroko, muss ja irgendwie jetzt reinkommen, klar. Ja, eigentlich schon, aber die und ist Punk hat es ja auch so ein bisschen geteased, dass eventuell AJ irgendwann mal bei WWE wieder auftauchen könnte. Also wann, wenn nicht jetzt? Denke ich auch, und es würde passen. Also es wäre nicht irgendwie umsonst, aber sie ist schon sehr brav mit ihrer Retirement. Also ich glaube nicht, dass sie auch bei AEW, sie war bei AEW auch nicht zugegen. Also, das stimmt. Ist sie da relativ brav. Ja, Inszenierung von White Six, großartig, alt, weiß, männlich, schuldig. Und schöne Grüße irgendwie noch so an Sagiri-san, Linkstart, Norox, Solidaire, Mr. Imperfect. Also alle lieb gegrüßt, es gibt da so viele Sachen. Vielen, vielen Dank. Schreibt gerne irgendwie, wenn ihr Bock habt, wie ihr das findet, ob das mit Bray zu viel war, unnötig, oder ob es einfach hier sehr gut passt. Und dann werden wir schauen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit uns einnehmen für die Kommentare. Aber an dieser Stelle viel Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank und macht gerne weiter so. Vielleicht, falls ihr konkrete Fragen gestellt habt, die uns untergegangen sind, gerne nochmal posten. Ja, dann bei der Preview, die wir ja nächste Woche auf Money in the Bank bringen, können wir vielleicht dann noch ein bisschen konkreter auf Fragen eingehen. Chris sagt ja schon 62 Kommentare, wir lesen die natürlich, aber wir kriegen nicht jede Frage dann mit. Und gerade wenn wir beim Podcast eher auf den Content, auf den Inhalt uns fokussieren, haben wir die User-Fragen nicht komplett immer im Kopf. Deswegen nochmal vielleicht den Aufruf an alle, die sich jetzt unter Wert rausgehen fühlen, dass wir da nochmal drauf eingehen. Okay, in diesem Sinne, NoKI ist ein gutes Stichwort. Super Hashtag, wenn ich das auf X eintippe, komme ich irgendwie auf japanische Seiten immer Noki. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, aber ist auch egal. Auf YouTube erfolgreicher als auf X, aber das ist auch das wichtigere Format, ehrlich gesagt, für uns. Und in dem Sinne sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für das Feedback. Wir freuen uns weiter, von euch zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns reinhorcht. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche zur Preview. Macht es gut. Tschüss. Ciao.